Gut. Wir nehmen schon auf. Wir nehmen auf. Heute habe ich sofort bei unserer tollen Tee-Einschnitt-Intro-Aktion gesudelt. Ja. Darauf habe ich spekuliert. Heute eine entspannte Folge zum 40. Jubiläum des Newsbuildcasters Podcast. Trinken wir heute Tee. Und zwar... Es ist ein einfacher grüner Tee aus dem Teegespender. Du hast wollte gegoogelt, nicht ja. viel Geld, also was heißt nicht viel Geld, aber nicht Unmengen Geld ausgeben und wollte mal etwas anderes trotzdem zu trinken haben als nur schwarzen Tee. Ja, deswegen gibt es heute einen grünen Tee, passend zu unserem Sonderthema der 40. Folge. Wir haben ja gesagt, wir machen immer zu den runden Sachen Sonderfolgen. Ich wollte hier schon das Thema in die Kamera halten, aber wir sind ja ein Video. Wir sind imaginär intermedial. Intermedial. Ja, heute geht's um Bücher und Lesen an sich. Und weil wir zwei Herren eigentlich noch ein wenig Unterstützung wollten, haben wir einen wunderbaren Gast, die Sabrina. Hallo. Ja, und so sind wir heute zu dritt. Sitzen in meiner Küche, trinken Tee und ich habe noch ein wenig Gebäck heute Morgen verabschiedet. Ja, wir haben jetzt einfach uns gedacht, wir können einfach nebenher ein wenig speisen, weil das... Ein Stück Kuchen essen. Ein Stück Kuchen. Eine Tarte au Citron, wie der Franzose sagt. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen, sonst kriege ich wieder so frankophile Hassbeschwerden. Ja, aus alten Autoreifen und Motorenöl. Nach Rezept von der Kuchenlady. Die Kuchen, die ja auch bekannt ist. Die ist bekannt. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ich habe mir auch noch nicht probiert. Der sollte äußerst zitronig sein. Äußerst zitronig. Ja, also ich werde im Laufe des dieser Folge probieren und dann, ja. Ich probiere einfach jetzt. So, und heute, ja, wir haben leider mal keinen Whisky heute, aber ist auch nicht so schlimm. Wir hatten ja in den letzten Folgen auch öfter mal keinen Whisky. Aber, ja, man wir muss haben, ja den Horizont erweitern. Richtig, und wir haben uns auch gedacht, dass einfach zum Thema Lesen passt, mal einen Tee zu trinken. Und ein Stück Kuchen zu essen. Ein Stück Kuchen zu essen. Und außerdem bin ich krank, was man vielleicht hört. Und da hätte ich wahrscheinlich von dem Whisky auch gar nicht so viel gehabt. Ja, außerdem, Zitrone schmecke ich aber immer noch sehr gut raus aus diesem Kuchen. Ja, der ist könnt, sehr zitronig. Ja, der aber ist geil. Äußerst frisch und zitronig. Du könntest ja auch einfach den Kuchen so in heißem Wasser lösen, dann hast du so eine heiße Zitrone. Ja, dafür war der zu viel Arbeit. Ja, auf jeden Fall haben wir dann fürs nächste Mal wieder einen fantastischen Whisky. Ich habe nämlich noch was im Petto. Ich bin gespannt. Habe ich auch beim Stammtisch eine Spende bekommen, deswegen freue ich mich. So, und jetzt habe ich genug geplappert und esse jetzt mal ein Stück. Und übergebe das Wort mal an euch. Zum Thema steigen wir jetzt ein oder möchtest du dich noch irgendwie vorstellen? Ein bisschen Sabrina vielleicht oder auch nicht mehr oder so. Ja gut, ich war ja schon mal im Podcast dabei. Ich war ja schon mal da. Du warst schon mal da. Ja. Ja, ich jetzt, ja. Sporadischer Gast ab und zu mal. Ich bin immer noch krank. Das schiebe ich jetzt auf meine Krankheit ganz. Der Kuchen schmeckt ultra krass nach Zitrone. Ja, da ist auch nicht viel mehr drin, außer halt Eizucker und Zitrone. Das ist voll abgefahren. Und was ist dieses... Das, ja, das ist Thymian noch, aber das schlägt mir so aus, aber da bin ich auch vorsichtig mit umgegangen. Ich finde, der ist hinten raus fast ein bisschen zu bitter. Ist ein bisschen bitter, ja. Mhm. Aber... Meinst du, liegt am Thymian? Nee, ich glaube eher an den vier abgeriebenen Zitronen, die da drin sind. Ähnlich wie bei den Orangen letztens. Ja, ich habe nämlich am Freitag Milchreis gemacht. Und der wurde hinten raus auch ein wenig bitter. Ich glaube, das lag an den Orangenschalen. Ich finde es nicht zu bitter, weil der Teig das nochmal so ein bisschen aufhängt. Ja, aber... Ist fast ein bisschen matschig geworden, aber... Also der Teig jetzt. Mhm. Aber matschig aber schmeckt, ist geil. Ist irgendwie so erfrischend für einen Kuchen. Ja. Aber und, da ist richtiges Zitronenfruchtfleisch und Stückchen auch so ein bisschen, drin, ja. Oder? Also ich habe halt auf 5 Zitronen ausgepresst und da sind halt... Na, okay. Und ich habe die mit der Hand gepresst, weil ich keine Zitronenpresse besitze oder so. Ja. Und deswegen sind da auch ab und zu mal ein paar kleine Stückchen drin, ja. Aber finde ich cool. Ja, ich bin recht angetan auch von meinem Werk. Ich muss ja sagen, es gibt wohl auch, also man kann halt auch irgendwie Tee so richtig krass verkosten und probieren und riecht und schmeckt und macht. Aber ich muss sagen, da ist einfach meine Nase noch nicht dran gewöhnt. Also, ja, ich rieche auch gerade einfach nichts. Ich kann, glaube ich, den Unterschied zwischen grünem Tee und schwarzem Tee schnüffeln, aber... Ja, ich glaube, man kann auch den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Tee schmecken. Ja, sehr deutlich. Sehr deutlich. Ich denke, man kann auch durchaus ein Ceylon oder ein Assam-Tee. Ja. Weil Assam ist ja immer ein bisschen kräftiger. Ja, das auch. Also ich, aber ich glaube tatsächlich auch, ich war auf Fortbildung, jetzt machen wir noch einen kurzen Exkurs, bevor das Thema kommt. Nee, ich war auf Fortbildung. Da gibt es auch immer Tee, so, also Teebeutel-Dinger, Tee auch. Und auch Darjeeling, das ist halt der Gepa-Tee, weil das schreibt man sich ja als Bildungshaus dann gerne auf die Fahnen, die wir immer haben hier. Gepa, Fairtrade, Gedöns-Tee. Der ist nicht schlecht, aber der ist halt einfach nicht so gut wie der Teekampagne Darjeeling, den ich sonst trinke. Und das, den Unterschied merkst du sofort. Vor allen Dingen, wenn du den mal vergisst, also ein bisschen zu lang ziehen lässt, dann schlechterer Tee, ganz schnell eine bittere Geschmack. Und ich glaube, das ist auch fast egal, welche Teesorte. Und guter fängt es so ein bisschen mehr auf. Der bleibt dann trotzdem noch halbwegs mild. Ja. Und dann hast du ja auch diese tausenden FFOP, was weiß ich, die nach den Güteklassen da gehen. Hatte ich mich mal mit beschäftigt, habe ich aber wieder komplett vergessen. Also kurz, aber. Also ich glaube, je mehr Buchstaben, desto besser. Ja, ist echt so. Also irgendwie. Einfach viel hilft viel. Ja. Und ist ja irgendwie, ja. First Flush, Orange. Ja. Tippery. Orange. Pecco, bla, keine Ahnung. So naja. Sollen wir mal ins Thema einsteigen? Wir steigen mal ins Thema ein. Ich sag jetzt einfach mal so leichtes Thema. Wir wollten halt einen kleinen Abriss über Lesen geben. Wie sind wir zum Lesen gekommen? Was lesen wir so? Wie lesen wir? Wann? Mhm. Lesegewohnheiten. Und dann hat sich jeder auch noch zwei Bücher rausgesucht, die er kurz vorstellen will. Also wir wollen jetzt keine Buchbesprechung machen, aber kurz bitte einfach vielleicht den Klappentext vorlesen oder so und kurz was zu sagen. Und ja, möglichst wenig spoilern vielleicht, weiß ich nicht. Also eher einen Anreiz bringen. Aber lass uns doch ganz spontan einsteigen mit, was lest ihr aktuell? Was lest ihr aktuell? Genau. Fragen wir mal unseren Gast, weil Ladies first und Gast zuerst und ja. Was liest du aktuell? Im Moment leider nichts. Stimmt, du liest tatsächlich nichts. Momentan leider nichts. Im Moment lese ich so sporadisch ab und zu mal die Geo-Zeitschrift, weil die momentan über die Milchstraße gehen. Und das finde ich ultra interessant. Letztes Buch, was ich gelesen habe, habe ich auch heute dabei. Der unsichtbare Apfel von Robert Gwiesdek. Wenn man sich ein bisschen musikalisch auskennt oder den vielleicht aus der Musik her kennt als Captain Peng. Ja, ein deutscher Hip-Hop-Künstler. Ja. Sehr gut. Ja. Und du, lieber Max? Ja, ich habe ja immer, also ich fange ganz oft Bücher an und also gerade seit ich das Kindle habe, ganz schlimm geworden, weil die Bücher oft sehr günstig sind und dann lese ich mal rein und irgendwann lese was anderes oder will was anderes haben und kaufe das dann. Deswegen habe ich immer X-Bücher angefangen und versuche die irgendwann auch irgendwie zu Ende zu bringen, aber ganz aktuell lese ich eigentlich gerade Seasons of Saturday von Michael Weinreb, würde ich das jetzt mal aussprechen, Weinreb geschrieben, ein amerikanischer Journalist, der vorhin zum Thema Football und College Football schreibt und genau davon handelt auch dieses Buch. Er beschreibt so ein bisschen die Geschichte des College Footballs und die aktuelle Lage des College Footballs und die Bedeutung halt so in der amerikanischen Gesellschaft anhand von 14 historischen Spielen, die halt sehr bekannt sind. Und das ist sehr interessant. Das habe ich mir auf der Fortbildung gekauft. Und zwar übers Kindle natürlich, weil das ist auch dann an dem Tag erschienen und es war sehr hilfreich, weil ich konnte einfach gerade entscheiden, oh, da habe ich jetzt super Lust drauf und hatte das sofort. Ja, da habe ich jetzt angefangen, habe so irgendwie 20% schon gelesen. Das ist auch nicht so ewig, weil es hat, glaube ich, knappe 300 Seiten. Ja. sehr unterhaltsam und halt relativ kurz. Also man kann ganz gut halt irgendwie so ein Kapitel lesen oder zu einem Spiel das so. Und dann ist es halt fertig und es ist nicht so weiterlaufen. Ah, keine fortlaufende Geschichte, wo man genau, halt mal Pause machen kann. Mhm. Ja. Ja, ich lese gerade die Illuminatus, oder den ersten Band der Illuminatus-Trilogie von, helf mir aus, Robert Wilson und, wie heißt denn der? Der andere Typ irgendwas mit R, ne? Nee, der andere heißt... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall aus den 70ern. Ich kenne nur Wilson, weil der hat auch wahnsinnig gerne Dan Crown reingerufen. Nee, hat damit wirklich reichlich gar nichts zu tun. Ja, es hat ein Buch über die, ich sag mal, Abstrusität von Verschwörungstheorien. Kann man so sagen. Ist halt schon irgendwie... Ist schon eine Satire auf Verschwörungstheorien. Also ich habe es auch gelesen, deswegen kann ich da ein bisschen mitreden. Ja, ist halt eine Satire auf Verschwörungstheorien und sehr abstrus. Und man muss aufpassen, dass man beim Lesen auch noch im Bewusstsein bleibt, dass das ja alles Fiktion ist, was da gerade geschrieben wird. Okay. Weil halt historische Ereignisse in die Geschichte mit eingebettet sind. Mhm. Aber... das Ganze halt eigentlich fiktiv ist und ja, geht halt um so Verschwörungstheorien, bisschen Illuminati-Zeug und... Was da war auch noch ganz interessant ist zu dem Buch, das ist ganz witzig geschrieben worden, weil das sind ja zwei Autoren und die haben immer jeder so ein Stück geschrieben und dann weitergereicht an den anderen und der hat dann weitergeschrieben und das hat die Geschichte ist halt schon, also man muss sich anstrengen, dem Ganzen zu folgen, aber... das ist auch sehr, sehr witzig einfach. Ist super lustig und ja, wie Sabrina gesagt hat, kann halt sein, dass auf zwei Seiten drei Geschichten stehen, die ineinander springen. So. Und du musst wirklich aufpassen, wo bin ich jetzt im Zeitlauf der Geschichte oder der oder wie komme ich weiter? Es sind mehrere Sachen parallel. Ich habe jetzt auch zwei Wochen leider nicht mehr weiterlesen können und dann muss man auch immer erstmal nochmal, am besten liest man die letzten 10 Seiten nochmal, damit man nochmal weiß, wo man war. Und ist aber sehr geil und will ich auf jeden Fall weiterlesen. Ich bin dabei. Gibt drei Bücher von, die ich auch irgendwie gebraucht für 3 Bücher, 300 Seiten für 3,50 € oder so. Also ist, der gebrauchte Büchermarkt ist sehr preiswert. Ja, allgemein. Also Bücher sind, glaube ich, wenn man wenig Geld hat und viel für sein Geld haben will, dann liest man am besten Bücher. Ja. Also rein Freizeit, Kosten, also oder preismäßig gesehen, ist es, glaube ich, mit Abstand das Dankbarste, was mir so an Medien zumindest einfällt. Ja, wenn du dir überlegst, dass du ein PlayStation-Spiel kaufst, was irgendwie 15 Stunden Story hat und das kostet 70 € und du kaufst ein Buch, das irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Stunden lese, je nachdem wie schnell du bist. Und, kann man ja bei deinem ganz gut. Haben wir ja heute Mittag mal geguckt, die geschnittene Version von deinem Buch mit 950 Seiten, 42 Stunden. Hörbuch, ja. Als Hörbuch. Also da hat man schon längeren Spaß mit Büchern einfach. Ja. Das stimmt. Wobei, also irgendwie, ich will Lesen nicht so ganz nur an Büchern festmachen, weil man liest ja auch ganz andere, also ich zumindest lese es halt einfach. Viel Zeit, in der ich lese, entfällt halt auf Dinge außerhalb von Büchern. Ja, auf jeden Fall. Ist bei mir genauso. Internet. Allein Internet, was man da alles liest. Ja. Richtig. Und vor allen Dingen aber auch die Möglichkeit einfach. Also, weil im Internet gibt es mittlerweile sehr viele lange und gute Artikel kostenlos eben zu lesen. Und vor allem halt... hast du die Möglichkeit, dich wirklich mit einem Thema auseinanderzusetzen... ohne dazu vielleicht ein Buch und hast halt mehrere Perspektiven und liest aber trotzdem, also ich bin wirklich von Artikeln, die irgendwie 5.000, 6.000 Wörter haben. Zeichen oder Wörter? Wahrscheinlich Wörter. Ach, ich bin gerade. Ist das, kriegst aber schon lang, also wo an denen man schon so eine halbe Stunde liest oder so. Ja. Ne? Das finde ich unheimlich spannend und dann liest du halt mehrere Sachen. Man hat ja auch, also ich habe meine Riege Blogger und so, die ich verfolge. Mhm. Und dann liest du halt einfach super gerne einfach mal, wenn ich heimkomme, gucke ich in meinen Feedcatcher rein und lese dann halt mal 1,5 Stunden neuen Kram. Ja. Ja. Das fängt mit den aktuellen Nachrichten an und hört dann mit speziellen Blogs über die und die Themen auf. Also ja, absolut. Also ich habe es ganz stark gemerkt vor einer Woche zwei bei den oder als die Vorfälle in Ferguson in den USA so aktuell waren einfach. Also ich weiß nicht, was euch das jetzt genau sagt. Sehr viel dazu gelesen. Irgendwie hat mich das nicht so ganz losgelassen. Und da gab es unheimlich viele gute Artikel, auch von Journalisten, die einfach eigentlich über andere Bereiche schreiben für irgendwelche Sportseiten, aber auch da hingefahren sind und da waren und dann sehr persönlich auch davon einfach berichtet haben, wie es live vor Ort dann war. Also in den Abenden, als da die Auseinandersetzung oder der Protest war und die Polizei dann eben dem entgegengetreten ist. Und ja, dann auch im Zusammenhang dazu ganz viel so zum Thema Amerika und Rassismus. Da habe ich 2-3 Abende, nicht viel anderes gemacht, außer das zu lesen und nebenbei vielleicht ein bisschen Musik zu hören und mich damit irgendwie zu beschäftigen, weil mich das einfach auch nicht losgelassen hat. Ja, und also deswegen, also da finde ich, liest man auch irgendwie dann viel und nicht nur belanglosen Blödsinn. Man kann auch im Internet ganz viel belanglosen Scheiß lesen und damit ewig Zeit totschlagen. Ja, aber es gibt halt auch jede Menge gute Artikel. Richtig. Und da hake ich mir kurz ein, wofür ich zum Beispiel Twitter wahnsinnig hilfreich empfinde, weil ganz viele Leute auf Twitter dann ihre Artikel verlinken. Und wenn man wenn man so Autoren und Journalisten hat, die man gerne liest, und dann weiß man auch immer, wann die einen neuen Artikel geschrieben haben, weil einfach aus Eigeninteresse wird der verlinkt und man kann den anklicken. Und wenn man keine Zeit hat, dann leg ich es mir dann in die Lesezeichen im Browser. Und dann komme ich irgendwann zurück, genau an so Abenden, wo ich denke, oh, heute habe ich mal richtig Bock. Ich habe immer so 5, 6, 7 längere Artikel noch rumfliegen und dann denke ich, ja, jetzt lese ich die einfach mal. Weil ich dann Lust drauf habe, mehrere gute Artikel einfach und längere Artikel zu lesen. Aber ich finde, dafür haben sich auch die Medien in den letzten Jahren entwickelt, um das auch einfacher zu machen. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich mir ein Tablet gekauft, genau aus dem Grund, weil ich angenehm im Internet lesen wollte auf dem Bett. Ähnlich wie man das beim Buch macht, sich irgendwie im Bett oder auf dem Sessel setzen und einfach lesen. Mhm. Und auch so ein E-Book wieder, da ein PDF draufziehen, halt im Internet irgendeinen Artikel als PDF oder was ich auch ganz gern mache, weil auf vielen Blogs auch gern mal so Studien veröffentlicht werden. Da kann man halt so eine Studie, die einen wirklich auch mal interessiert, wirklich mal lesen, weil wer liest denn am Computer einen PDF? Eine Studie, ja. Entschuldigung. Auch noch so eine Elefantendrücktasche. Ja. Bei der NSA waren mehrere, da hat einer eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über das Thema, warum Menschen denken, ja, das ist doch nicht schlimm, beobachtet zu werden, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Und da hat jemand eine ganze Bachelorarbeit drüber geschrieben, da fand ich halt super interessant, wollte ich unbedingt lesen. Und als PDF ist das durchaus einfacher, das einfach mal auf Kindle zu ziehen und zu lesen. Ja, und du liest ja auch, ich habe auch noch ein 60 Seiten PDF auf meinem Desktop liegen, die ich unbedingt lesen will. Aber du liest halt am PC keine 60 Seiten. Nee. Also ganz eklig ist das. Also deswegen, die Medien dafür sind einfach besser geworden. Ja. Ja. Ja, und da wollte ich auch nochmal zu Twitter zurückkommen. Ganz viele Leute sagen, ja, warum hast du Twitter? Da postet man doch noch viel mehr Scheiße als auf Facebook. Ja, aber kommt halt drauf an, wie du Twitter nutzt und wem du da folgst. Also ich habe halt jede Menge Podcaster, Blogger und halt auch so Nachrichtenleute gefolgt. Und dann kriegst du halt einfach immer die neuesten Artikel und halt auch Gedanken dazu geordnet präsentiert. Ja, das ist auch einfach oft das ist so ein bisschen nachgestellt, noch so kurze Informationen einfach, wenn der Autor irgendwie seinen neuesten Artikel verlinkt und danach noch 3, 4 Tweets weiter irgendwie kurz was dazu schreibt. Also, was halt nicht aus dem Artikel selbst unbedingt hervorgeht, aber oder einfach sogar einfach nur zu dem Artikel und dann merkst du, okay, den will ich lesen, weil das, was er dann jetzt dazu noch gibt, das interessiert mich. Ja. Oder auch ganz einfach schon die Twitter-Feeds von großen Zeitungen. Dann wird auch dann ja verlinkt, wenn ein neuer Artikel erscheint. Ja, wobei die habe ich mir halt direkt in den Feed wieder gepackt. Ja, genau, aber es ist halt auch nämlich, ich habe es halt einfach über Twitter, weil ich irgendwie, wenn immer vorkommt. Ja, dann kann man natürlich schlecht nachgucken, wenn man, was so passiert ist, wenn man nicht gerade live oder wenn man Twitter halt nicht gerade irgendwo laufen hat. Ja, aber es. Ich gucke halt immer zwischendrin unterwegs mal, wenn ich gerade Zeit habe auf Twitter und wenn dann was ist, öffne ich das halt im Browser und merke mir das. Aber es ist halt einfach, ich sehe halt direkt, okay, das Thema von dem Artikel, interessiert mich das oder nicht, und ich muss nicht auf eine Seite gehen und da gucken, ob ich Artikel finde, die mich interessieren. Ja, das machen wir drei, glaube ich, relativ ähnlich, nur mit anderen Medien. Ja, wir vorsortieren einfach. Ja, du musst halt ein bisschen vorsortieren, weil wenn du alles, Internet hat so viel Information für dich. Und so viel Scheiße. Wobei, ich finde tatsächlich auch, manchmal fehlt mir das so ein bisschen. Also ich habe halt zu Hause jetzt keine Tageszeitung abonniert, aber einfach mal durch eine Zeitung zu blättern und zu gucken, was mich was interessiert. Ich kaufe ab und zu mal ganz gern. Halt, ja, aber ich finde es halt schön, wenn man das einfach so am Küchentisch, klar, es geht mit dem Tablet auch, aber du bist mit so einer Zeitung da rumhantieren und ja, also es ist nochmal was anderes. Deswegen kaufe ich ganz gern noch mal irgendwie am Wochenende die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder so und lese dann immer und dann merke ich es halt zwei, drei Tage später, sind die Artikel eigentlich auch alle online. Das ist halt noch das Schöne, weil in den Tageszeitungen sind die Artikel gerne schon mal am Abend vorher online. Da kannst du eigentlich abends schon lesen, was morgens in der Zeitung steht. Ja. Ist dann so ein bisschen, aber da hast du sie tatsächlich zuerst dann in der Wochenendausgabe und die kommen dann so in den nächsten Tagen online. Aber das ist auch ein anderes Lesen, finde ich. Also wir haben bei uns mehrere Zeitungen im Aufenthaltsraum liegen und ich bin immer wieder nachmittags dabei, wo ich dann einfach so ein bisschen in der Zeitung rumschmöke und wenn ich irgendwas finde, was mich gerade interessiert, lese ich. Ja, es ist so ein bisschen wie Bummeln gehen. Ja, durch ist ein bisschen wie Bummeln gehen. Bummelst durch, du blätterst dich halt mal durch und guckst, was einen interessiert und denkst so, oh krass, eigentlich beschäftige ich mich nie damit, aber jetzt gerade interessiert mich irgendwas zum Thema, keine Ahnung, Brückenbau, wenn irgendwo also so ganz banal, einfach irgendwo wird so ein krasses Brückenprojekt und was da halt irgendwie dann gerade dazu das Thema ist oder so. Oder warum die Brücke wichtig ist und so. Dann liest man es einfach und ich finde das dann immer sehr unterhaltsam und einfach mal was anderes zu lesen. Problem ist halt, bei uns im Hausraum liegt halt nur der Quirische Volksfreund und die Bildzeitung und die kannst du halt, da kannst du halt noch nicht mal Feuer mitmachen, weil zu schade. Also. Du hast halt auch einfach nicht genug Papier, um so ein ordentliches Feuer anzuhalten. Das ist zu dünn. Ist einfach zu dünn. Ja. Aber so ein bisschen war ja, glaube ich, schon der Hintergrund eigentlich auch, die Folge ums Thema Bücher kreisen zu lassen. Ja, ein bisschen Bücher, aber damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Ansatz gebracht zu Lesegewohnheiten. Also man hat ja nun schon auf der einen Seite das alltägliche Lesen, sage ich mal, halt diese Informationen sammeln und dann, wenn du nicht jetzt gerade ein Fachbuch liest, das Freizeitlesen, sage ich mal. Entertainment lesen, wie man halt einen Film guckt, sag ich mal. Also wie man das halt gestaltet. Ja. Klar, also Informationen lese ich meistens am Schreibtisch halt über den PC oder auch Sachbücher lese ich oft im geraden Sitzen auf dem Stuhl. Wenn ich das so. Also am Schreibtisch mit dem Buch vor mir auf dem Schreibtisch und ich sitze dann da und sitze halt aufrecht und lese. Wie arbeiten quasi. Also ja, das ich so würde gerne noch die Kategorie da nochmal trennen, weil du kannst ja auch quasi in der Freizeit oder einfach um Informationen zu halten, Informationen sammeln und Fachbücher lesen, aber berufliches Lesen, also beziehungsweise bei mir halt in Bezug aufs Studium. Ja. Oder auch meine Nebenjobs, da lese ich auch Sachen viel. Also das ist auch nochmal ein bisschen, da würde ich auch nochmal eine Unterscheidung aufmachen, weil das auch natürlich, weil man sich da Entscheidungen treffen kann, was man lesen will, aber es ist nicht so ganz 100%ig freiwillig unbedingt immer. Im Vergleich dazu, wenn ich sage, ich würde jetzt gerne ein Sachbuch über den Ersten Weltkrieg lesen, dann ist es ja schon nochmal, weil das brauche ich eigentlich nicht für meinen beruflichen Alltag zum Beispiel. Ja. Auch wenn ich da wahrscheinlich viel rausziehen könnte, was auch hilfreich sein könnte. Aber ja, das berufliche oder berufsbezogene Lesen. Ja. Habe ich auch, ja. Ja, ich sag's nur, weil ich mir manchmal so denke, ach, ich lese eigentlich wahnsinnig wenig. Mir so denke Weil ich privat relativ wenig lese oder immer sehr langsam vorankomme. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe im letzten Semester, glaube ich, zwischen 1,5 und 2,000 Seiten für die Uni gelesen, mindestens, eher mehr. Und das ist eigentlich unheimlich viel. Das ist ja nicht so unbedingt so einfach Sachen. Aber dann habe ich gemerkt, ich lese eigentlich wahnsinnig viel, nur halt eher weniger Freizeit bezogen. Und weil ich da dann einfach auch vielleicht nicht mehr die Lust habe, wenn ich am Tag schon 2 Stunden sage, irgendwelche anderen Texte mit Studiumsbezug oder ja Fachbezug gelesen habe, dann fehlt mir ja auch da abends ein bisschen die Mut. Dann liest man ja auch einfach anders. Du liest auch anders, natürlich, am Schreibtisch dann. Und da könnte ich auch noch, also mit so Texten arbeitest du ja, und zwar nicht nur gedanklich, sondern auch ganz praktisch, weil du machst sie ja auch an den Rand Notizen oder markierst. Und deswegen könnte ich so Texte auch schwerlich in der digitalen Form lesen. Also ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen, weil ich so weil ich so dran gewöhnt bin, ist einfach ja, da in einer Papierform. Ja, da wirklich arbeiten. Also ja, nicht nur gedanklich, sondern auch arbeiten. Und da hilft das Haptische, glaube ich, auch dem Ganzen eher zu folgen, als wenn es eine digitale Fassung ist. Ja, glaube ich auch. Bräuchte ich, glaube ich, auch, wenn ich wirklich noch, wenn ich lesen müsste, um zu lernen irgendwie für die Schule oder Uni, müsste ich das, glaube ich, auch haben. Aber so für die Freizeit finde ich auch ganz geil, digital zu lesen. Zum Beispiel der Kindle, den du ja auch hast, der hat ja auch diese Markierfunktion und so, wo du dann nachher so rausziehen kannst, wo du was markiert hast. Mhm. Das fand ich zum Beispiel auch sehr schön, da einfach mal ein paar interessante Stellen rauszuziehen und dann irgendwie Monate später da nochmal reinzublättern, was hat man denn da so markiert? Ja, ich bin wahnsinnig, also privat ist es auch genauso, weil mir fällt halt auf, ich habe keine wirkliche emotionale Bindung zu dem Objekt, das Buch, sondern wenn dann zu dem Inhalt. Und Bücher brauchen einfach Unmengen an Platz. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh. Ich bin wirklich froh, weil ich kann verstehen, dass Leute da eine richtige Bindung zu haben. Comics zum Beispiel würde ich auch nicht in der digitalen Form lesen. Die will ich auch so haben im Schrank und zum Durchblättern und Anfassen. Das habe ich bei Büchern einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen Leuten das ist. Bei mir ist es absolut nicht so. Und als ich letztens mein Regal in mein Zimmer nachgeholt habe, und das waren nicht wahnsinnig viele Bücher, das habe ich nur gedacht, wie viel Platz ich jetzt für Bücher da hier verbrauche. Und das, ja, irgendwo habe ich so gedacht, na, weil ich habe auch nicht die Zeit, also ganz wenig Bücher irgendwo nochmal zu lesen oder überhaupt nochmal in die Hand zu nehmen. Das meist so selten einfach. Ich muss sagen, für mich ist das schon auch, ich weiß nicht, ein gut sortiertes Bücherregal ist für mich schon doch sehr wichtig. Und auch zu jemandem, wo ich hingehe und er hat Bücher offen stehen, gucke ich mir auch an, was die Person liest. Und das ist auch schon recht, ist halt auch wie mit Filmen und wie mit Musik. Also womit, was du liest, das gibt halt schon auch eine Reflexion von wem du bist, also wer du bist. Ja, wobei man da vorsichtig sein muss. Also ich habe Bücher bei mir zu Hause stehen, wo dann, also man liest ja auch irgendwo, um irgendwie ja neue Informationen zu kriegen, neue Ansichten zu kriegen, neue Einsichten mal zu kriegen. Und da ist mitunter dann halt auch ein Fehlgriff dabei. Das stimmt. Ja, das ist doppelt so ein Buch, wo ich denke, okay, das habe ich mal gelesen, das fand ich, oder habe vielleicht auch in die Hälfte abgebrochen, da denke ich mir auch so, nee, das nimmt mir jetzt einfach nur Platz weg in meinem Schrank. An anderen Blick habe ich da drauf. Habe ich auch ganz viele entsorgt. Ja, stimmt, einfach, also so ein Buch vielleicht auch mal wegschmeißen. Das ist mir aber auch bei, oder ja, irgendwo vor, aber ich wäre auch einfach zu faul, die irgendwo zu veräußern. Und aber wenn ich das wirklich nicht gut finde, dann habe ich auch, will ich das auch keinem schenken oder sage, okay, ich könnte es noch irgendwo abgeben. Ja, aber es gibt ja mittlerweile viele, also in Saarbrücken war zum Beispiel so, da gab es 3 Stellen mit offenen Bücherregalen, wo man dann Bücher reinstellen konnte, Bücher nehmen konnte. Und so Aktionen gibt es ja immer mehr. Gibt man sie halt dort ab. Irgendwer interessiert sich schon dafür. Ja, irgendein Depp liest halt auch den dummsten Scheiß. Ja. Vielleicht ist es für den halt kein Scheiß. Ja. Ja, das stimmt natürlich auch. Das eben auch so, ja, ein gut sortiertes Bücherregal ist nämlich auch so eine absolute, also was ist ein gut sortiertes Bücherregal, ja. Ja. Das, da kannst du, ja, das ist auch wieder abhängig vom Geschmack. Also, ja. Das ist halt auch schwierig. Aber allein, dass jemand Bücher hat, ist für mich schon einfach ein Signal, cool. Der will sich andere Ansichten zeigen lassen, der will sich andere Welten zeigen lassen, der ist interessiert an Neuem. Ja. Das ist halt mit Büchern auch nochmal für mich mehr als irgendwie bei Filmen oder so. Du kriegst durch ein Buch nochmal irgendwie ganz anders neues Wissen, neue Ansichten, eine neue Geschichte vermittelt als ein Film. Ja, gerade auch, weil du halt mit einem Buch begleitet dich halt länger als ein Film, sag ich mal. Also guckst halt einen Film, eineinhalb, zwei Stunden und dann ist halt wieder rum. Aber du, eine Buchgeschichte, die liest du halt über, also ich, weil ich relativ langsam lese, über Wochen. Und da hast du halt, also ich habe einen anderen Bezug zu einem Buch als zum Film. Und ich mag Filme. Ich bin... Ja, ich würde sagen, stimmt. Wäre zum Beispiel im Vergleich zu einer Serie schon wieder nicht mehr so ein schlagkräftiges Argument. Ja. Mir war eine Serie auch durchaus gern. Ja, Sopranos, wie viele Folgen? Knapp 70, 80 sind 80 Stunden. Deswegen das ist ein sehr dickes Buch. Explizit ja, ja, Filme. Und tatsächlich ist das, glaube ich, auch was, um da jetzt auch nochmal einen kleinen Exkurs zu machen, was gute Filme auszeichnet, die dir trotzdem sowas vermitteln oder so ein bisschen das Gefühl geben können, sie könnten dir sowas Tiefgehendes vermitteln, obwohl es nur anderthalb, zwei Stunden sind oder zweieinhalb meinetwegen auch. Ja. Das macht, glaube ich, gute Filme einfach aus und lässt dann Filme, die vielleicht auch nicht schlecht sind, aber auch einem nicht wirklich so hängen bleiben, nicht gut werden, weil das so ein bisschen fehlt. Das, ja. Ich muss aber sagen, ich sehe schon, also das Argument für die, mit der Serie zieht für mich jetzt auch nicht so ganz, weil ich finde, bei Büchern, in Büchern legst du deine eigene Emotionalität. Das ist für mich der ganz große Unterschied. Bei Filmen ist das eine Emotion, die erzeugt wird, in die durch den Film, durch die Optik, durch die Charaktere, durch Handeln. Bei Büchern, da kannst du dich selber auch einfach reinfühlen, besser als im Film. Also ich muss sagen, ich habe auch wesentlich, also viele, viele Serien und auch Filme, wo ich meine eigene Emotionalität reinlege. Also ja, es gibt viele Serien, Folgen oder so, von Serien, die mir sehr nahe gehen. Ob es jetzt Scrubs ist, weil das irgendwie Comedy-mäßig eher ist. Aber wo ich schon oft eigene Situationen hinein interpretiere. Ja. Ich finde das bei Büchern deutlich stärker als bei Filmen, muss ich echt sagen. Anders. Also ich weiß nicht, es ist halt irgendwie anders für mich. Also es ist schwierig zu beschreiben. Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Ja, das ist auch sehr ja, ist auch einfach schwierig. Ich habe es auch in Serien oft, also dass mir vor allen Dingen in Erinnerung bleiben Momente, die ich einfach ganz stark mit mir selber verknüpft habe, die vielleicht im Serienkontext ganz andere Leute gar nicht erwähnen würden, sondern als relativ, oder gar denen, die gar nicht so extrem auffallen, die in dem Moment einfach für mich aber so eine Parallelität zu meinem zur eigenen Situation der Gegenwart oder Vergangenheit, sag ich mal, auch darstellen. Und das, also ich habe das in Büchern auch, aber auch in Serien. Das natürlich nochmal funktioniert das ein Stück weit anders, aber ich würde es beiden und auch Film und Musik und tatsächlich auch Gemälden mittlerweile zuschreiben. Wir haben ein Seminar gehabt an der Uni, das so ein bisschen in die Richtung ging einfach. Und ganz ehrlich, also Kant zum Beispiel auch schon von dem Schönen und dem Erhabenen gesprochen, was in bestimmten Dingen, also in bestimmten Kunstwerken zum Beispiel drin ist, und dann ist das Kunst. Ne? Da so ein bisschen unterschiedliche Ansätze auch zu gelesen, aber das ist halt auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, ganz gern mal. Es gibt einfach Sachen, ja, obwohl man das so unterschiedlich wahrnimmt, die haben irgendwie sowas, was sich auch nicht einfach irgendwie auf den Punkt bringen lässt. Na, das ist halt schwierig, sowas. Also gerade wenn es um Emotionen geht, kann man schwierig beschreiben und selber begreifen, was da eigentlich passiert. Ja, vor allem, wenn man irgendwie in so eine höhere Ebene geht, fühlt sich für dich Trauer oder Freude genauso an wie für mich. Ja, da kommen wir jetzt ganz in die Meter. Ja. Wie gesagt. Deswegen finde ich es so interessant und ich würde das tatsächlich eben auch mehr sagen, also ja, auf unterschiedliche Arten und Weisen ganz vielen Medien und Dingen zuschreiben. Ja, absolut. Aber um mal zurück zum Thema Bücher zu kommen, ja. Bücher haben das natürlich auch. Die haben wir schon drauf. Stimmt, wir sind ein wenig binden Bücher schön ein, aber sind ein wenig über, um die Bücher herum am Schiffen. Ja, finde ich ganz so schlimm, weil es ist halt, ja, Bücher sind im Prinzip wie Filme, wie Serien, Mittel zum Zweck, um, ja, einfach seine eigene Welt so ein bisschen zu erweitern. Ja. Deswegen finde ich das vollkommen okay, wenn mir ja. auch über... Ja, wobei ich aber auch, ich muss sagen, also ich habe ja viele Filme und Serien und Musik, aber gesehen und gehört, aber irgendwie Bücher haben mir bleiben am krassesten hängen. So. Du hast aber auch einfach mehr Freiraum. Mehr Freiraum, dich selber da drin auszutreiben. Ja, weil du halt die Bebilderung quasi selbst machst. Genau, sowas zum Beispiel. Die Interpretation machst du selber. Du kannst Sachen selbst verknüpfen. Das geht bei Filmen auch, aber in einem anderen Maß als in... Ich weiß nicht, gerade wenn es visuell wird, finde ich, wird es halt schnell gesetzter. Also dann ja, ist es für dich selber dann, ja. nicht mehr so leicht irgendwie zu verknüpfen mit was anderem. Ja, ich weiß nicht, ich würde halt sagen, das ist eine... Also, weil auch in Büchern wird ja auch viel beschrieben. Aber wobei tatsächlich manchmal, wenn man dann Beschreibungen nochmal liest, denkt, so habe ich es mir eigentlich gar nicht vorgestellt. Ich habe über den Teil immer so ein bisschen hinweggelesen. Ja, genau. Das kann ich nämlich ganz gut machen. Ja. Ich würde an dem Punkt, aber das geht jetzt wieder in die Meta-Ebene, ich würde an dem Punkt einfach nicht sagen, also ich würde sagen, das ist nicht der zentrale Punkt. Ja. Diese, okay, da hast du mehr Freiraum, dich kreativ nochmal oder die Welt zu entwickeln. Ja, das wäre für mich einfach nicht der unbedingt der zentrale Punkt. Aber trotz allem, um das auch nochmal zu sagen, ich habe sowohl in Büchern als auch in Serien, Filmen, Musik, was auch immer, schon genauso, also so ganz tiefgreifende Sachen einfach erlebt. Ja. Und weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach nicht so ganz die richtigen Bücher. Bei Musik kann ich das sogar noch nachvollziehen. Bei Filmen und Serien ehrlich gesagt, ja okay, ich bin aber nicht so der Serienfan. Ja, dir fehlen noch die richtig derben Klopper in Serien. Ja, und Filme ja scheinbar auch. Ja, da bin ich das, schon... Ja, also es muss ja auch nicht immer irgendwie mit irgendwas Negativem zu tun haben. Das kann ja auch einfach irgendwie, dass du... Also, ich will jetzt aber auch eigentlich gar nicht so weit wieder raus. Sonst rutschen wir wieder ins Thema Filme rein. Aber, ja. Bücher. Bücher. Genau, reden wir mal über die Bücher. Wir tendieren davon echt ein bisschen wegzukommen. Das wollen wir ja. Zettler sind immer so ein bisschen gefühlt auch mit anderen. Ja, du alter Anzettler. Ja. Trotzdem lesen wir alle gern. Sehr bemüht um eine... um eine Überleitung. Ja, man kann ja zum Beispiel mal fragen, wenn ihr jetzt wirklich, wir gehen mal vom Lesen für die Uni, für die Arbeit weg, sondern konzentrieren uns mal darauf, wie wir wirklich als Freizeitbeschäftigung lesen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe heute Abend 2 Stunden Zeit, möchte gern ein Buch lesen, was meiner Unterhaltung dient, sag ich mal. Wie macht ihr das? Max mal. Auf gar keinen Fall im Liegen, weil wenn es Abend ist und auch wenn es Mittag ist, die Gefahr wirklich hoch, dass ich einschlafe, wenn ich liege beim Lesen. Sie ist wirklich nicht klein. Ja. Und deswegen, wenn ich mir das bewusst vornehme, ich lese jetzt eine Stunde, sitze ich dazu auch gerne bequem und irgendwo auf einem bequemen Stuhl und zurückgelehnt und oder ein Sessel wäre optimal. Ich besitze gerade keinen, aber ja, also nicht im Liegen. Dann würde ich mir höchstwahrscheinlich auch irgendwas zu trinken schon mal mitnehmen, um zwischendrin zu trinken. Das weiß ich auch nicht warum, aber gut, okay, ich habe aber auch immer was, egal was ich eigentlich mache, irgendwas zu trinken rumstehen, gerade abends. Ja. Also Tee oder Wasser, also, ja. Oder ein Wein oder ein guter Whisky. Und dann würde ich auch tatsächlich einfach gucken, dass keine anderen Sachen irgendwo da als Störfaktoren reinspielen können. Kannst du Musik hören beim Lesen? Nee. Finde ich faszinierend. Es gibt Leute, die können das und ich kann das gar nicht. Ganz schwer. Das ist aber auch so, weil wir drei, glaube ich, Typen sind, wir hören Musik halt bewusst. Und wenn du Musik bewusst hörst, dann kannst du, also ich, bei mir ist das so, ich kann keine Musik nebenbei so hören. Also. Es gibt ja durchaus so nebenbei Musik. Ja, richtig, ihr könnt beim Videospiel nebenbei schon beim hören. Schon, aber beim Lesen ist das anders. Ja, ich tendiere dann auch einfach, also okay, ich höre aber auch nur Musik, wenn ich irgendwie nicht so, also beim Videospielen jetzt nicht so gezielt auf den Inhalt achten muss. Und wenn ich sage, ich möchte es lesen, um in einem Buch zu lesen, dann interessiert mich der Inhalt, dann will ich das ja auch komplett wahrnehmen. Weil wenn ich das noch nebenbei mache, nehme ich keinen so wirklich zu 100% wahr, weil dafür reicht meine Aufmerksamkeit einfach nicht. Ich bin halt nicht Lucy, die 100% ihres Gehirns zur Verfügung hat. Ja, und deswegen würde ich so Faktoren einfach versuchen zu eliminieren. Also gucken. Also ich würde auch einfach auf die Beleuchtung schon achten. Ein Kindle erleichtert das, aber wenn die Beleuchtung irgendwie, also guck mal, ich weiß auch nicht, wie ich das gerade eingrenzen würde, ja, aber wenn die mich irgendwie stört, hell und zu dunkel. Dann würde ich daran auch was verändern, damit es einfach auch entspannt ist, weil sonst werde ich davon abgelenkt. Ich muss halt einfach versuchen, Sachen irgendwie zu eliminieren, die mich so ein Stück weit ablenken könnten, damit ich, weil sonst verliere ich irgendwie am Lesen recht schnell die Lust. Ja. Und weil das eben im Gegensatz zu jetzt Filmen oder so nicht so extrem visuell Aufmerksamkeit zieht, finde ich es beim Lesen einfach noch extremer als beim Musikhören. Wobei auch beim Musikhören zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz, ganz bewusst höre, mache ich auch das Licht aus, ziehe Kopfhörer an und sitze einfach nur da und trinke vielleicht auch noch was. Aber da würde ich es auch so machen, wenn ich das so ganz extrem bewusst wahrnehme. So wie man aber auch einen Film gucken würde, wenn man, oder eine Serie. Dann du schaltest halt einfach, versuchst halt Sachen zu eliminieren, die dich stören könnten. Ist halt aber auch so irgendwie, also wenn du einen Film guckst oder Serie oder Musik, dann wird dir das ja gegeben. Also du musst ja selbst nichts dafür tun, um das zu konsumieren, sage ich jetzt mal. Außer halt gucken. Aber bei Lesen musst du halt lesen. Und was ja schon ein Akt des Tuns an sich ist, sage ich mal. Also es gibt es fordert auf jeden Fall mehr Konzentration. Ja, weil du musst ja schon aktiv die Buchstaben umsetzen, sage ich mal. Keine Ahnung. Also ja. Mehr Gehirnleistung. Aber ist das nicht auch so ein Stück weit abhängig davon, was du liest? Also, und das muss jetzt nicht mal schlecht sein, aber es gibt auch Sachen, die liest man einfach, ohne dass man das so als wahnsinnig. Es gibt Sachen, die empfindet man als anstrengender, und es gibt Sachen, die liest du einfach und merkst, oh krass, ich habe gerade eine Stunde gelesen. Ja, du mir kommst gar nicht so auch in so ein, du kommst ja auch irgendwie in so einen Lesezug rein. Richtig, und das würde ich bei anderen Sachen auch so sehen, dass Sachen gibt, Filme, da muss man wahnsinnig aufpassen. Weil du sonst irgendwo und so konzentriert bleiben, die empfinde ich auch als anstrengend. Ja. Aber genauso kannst du beim Lesen in so einen Fluss reinkommen, wo du dann am Ende von der Seite bist und denkst, krass, ich weiß nicht, was die letzten 10 Sätze gelaufen ist. Und du hast sie trotzdem gelesen. Ja. Das ist auch ganz seltsam. Mhm. Das stimmt, aber das ist auch so ein Problem, weil Gedanken als Einflussfaktor kann ich halt schlecht ausstellen. Ich denke manchmal einfach über Sachen nach und denke, nee, ich muss das nochmal lesen, ich habe mir was anderes nachgedacht. Fang wieder an der Seite zu lesen und denk direkt wieder über das Gleiche nach. Und dann liest du es 3, 4, 5 Mal. Wie schön, dass anderen Menschen auch so geht. Ja. Ja, aber du bist halt auch beim Lesen, also. Ja, nee, wir machen erstmal. Ich muss, wo ich dann jetzt zu meinen Lesegewohnheiten dann auch käme, was mir ganz, ganz viel hilft, um meine Konzentration aufrechtzuerhalten, ist laut lesen. Mache ich seit längerem sehr, sehr gerne. Und es gerade bei Geschichten, also keine Sachbücher oder so, sondern wirklich Geschichten, Romane, auch sehr schön, da einfach auch Stimmlage reinzulegen beim Lesen. Also du liest dir selbst laut vor. Ich lese mir selbst laut vor. Das Also ich finde richtig so, also wenn jemand auch im Raum wäre, könnte dem folgen oder ist das eher so ein bisschen? Nee, der könnte so, dem wirklich folgen. Also ich mache das auch mitunter, weil ich halt ganz, also ich meine, ich arbeite im Verkauf, ich rede sehr viel am Tag. Und das ist halt auch irgendwo ein Sprachtraining für mich. Ich achte auf meine Aussprache und darauf deutlich zu reden, das ist super. Das hat mir viel geholfen beim Lesen. Das ist ganz interessant, weil ich zum Beispiel, wenn ich was vorlese, mich oft so sehr aufs Vorlesen konzentrieren muss, dass der Inhalt mir auch gerne mal so ein Stück weit entwischt. Absolut. Übt das mal ein bisschen, das geht weg. Ja, das Zeit. Kann schon sein. Ich lese halt auch einfach nicht oft vor. Das stimmt natürlich auch. Ja, also wirklich nicht, aber... Aber es ist schön, dass ich das weiß, weil du könntest mir mal was vorlesen. Und das hat mich bei mir so getriggert, dass ich ungefähr nach 2 Minuten vorlesen sofort fände. Also das Vorlesen ist bei mir wirklich absolut so krass verknüpft. Wenn mir jemand was vorliest, dann bin ich sofort am Pennen. Ganz krass und gefährlich war das, als wir mal in Urlaub gefahren sind und wir kamen irgendwie auf die Idee, ein Hörbuch zu lesen und ich musste dann nach 10 Minuten ausmachen, weil es uns eingepennt beim wäre. Beim Autofahren ist der einzige Moment, wo ich das machen kann, weil da würde ich niemals einschlafen, da wäre ich auch nicht müde von und da finde ich das super entspannend. Im Vergleich zur Musik, Musik geht mir manchmal beim Autofahren tierisch auf die Nerven, macht mich so ein Stück weit hektischer und ich fahre auch einfach ruhiger und weniger, eigentlich könnte ich ja noch schneller fahren und den gerade überholen, sondern bleib ich halt hinten dran. Ja, dafür habe ich dann einen Podcast, aber wenn mir jemand eine Geschichte vorliest, sofort am Schlafen, das ist total krass. Aber ich habe halt wenig. Also gut, das Problem ist halt, ich habe halt nur CD in meinem Auto und dann wird es schon, also nur CD-Spieler. Dann wird Podcast hören schon wieder anstrengend. Ja, aber auch Hörbücher. Ich habe halt keine Hörbücher auf CD oder so, nicht viele. Und ich würde jetzt auf CD auch keine anschaffen mehr, weil wenn, dann würde ich mir halt ein so ein Audible oder so, keine Ahnung, oder irgendwo im Internet oder die halt beim Verlag kaufen. Aber ich würde nicht, und deswegen mache ich es halt nicht. Aber ich finde es beim Autofahren schon angenehm. Nee, ich freue mich auch immer, wenn es vielleicht im Deutschlandfunk oder so mal irgendwie so Stevensons Schatzinsel sonntags nachmittags fährst und hörst dir das dazu an. Das ist fantastisch. Und wie muss dein Raum sein, wenn du liest? Ja, sehr ähnlich wie bei Max gerade beschrieben. Ja. Und absoluter Traum ist ein Lesesessel. Irgendwann kriege ich auch einen. Ja. So einen schönen Knutschlegen zum reinen Kuscheln. Absolut, ja. Das ist toll. Das ist nämlich bei mir ist das eigentlich auch recht ähnlich. Wobei ich auch oft im Bett sitze dann zum Lesen. Mhm. Ich mache mir halt Kissen schön und gucke, dass ich sitze. Problem bei mir ist auch oft, dass ich das zeitlich so regel, also muss halt auch relativ gutes Licht sein. Ich habe halt meistens irgendwie Nachttischlampe an, keine Störgeräusche, den Rest relativ dunkel. Problem ist, dass ich das zeitlich oft so time, dass ich abends lese, beziehungsweise vom Schlafen gehen. Und dann bin ich halt wirklich so platt, dann lese ich 3 Seiten und penne halt ein. Ja, genau. Ja, und das ist halt das Problem. Deswegen lese ich an einem Buch auch mal gern ein halbes Jahr. Ja. Weil ich halt echt dann abends immer nur gerade so 10 Seiten gequält krieg und dann einschlaf. Das ist ganz schlimm. Selbst in meinem Urlaub, der jetzt ja schon wieder ein bisschen her ist, wenn ich mich dann ins Bett setze auch nur und lese, das ist bei mir so krass irgendwie verknüpft. Ich lese dann 10 Seiten und dann mach ich Schläfchen. Ich komme da selten dazu, aber eine Zeit lang habe ich sehr gerne am Wochenende morgens gelesen, nach dem Aufwachen. Sehr cool, ja. Wir wollten ja dazu kommen, vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Übergang, weil das für mich so ist, wie wir angefangen haben, bewusst zu lesen. Das ist bei mir nämlich gewesen, in irgendwelchen Schulferien habe ich mal den ersten Harry Potter Band geschenkt bekommen. Da war ich, wann kam der raus? Oh je. 96 kann das sein. Das ist sehr lang schon. Ja, sehr, das ist 96, der erste. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, es gab die ersten 3 gab es schon, aber ich glaube, der 5. Ja, dann wäre es so 98, 99 den Dreh rum. Ich glaube, so 99 ging das so wirklich durch die Decke mit dem 4. Band, wo dann Leute nachts mit ihren Pens gewartet haben. Wie alt war ich denn da? Also muss jünger als 12 gewesen sein. Jünger als 12. Ja, 98 warst du 9? Nee, dann war es auf jeden Fall noch ein bisschen später. Okay. Oder als der 5. kam. Ich habe auf jeden Fall diese Hype-Sachen. Es waren auf jeden Fall noch nicht alle draußen. Mhm. Und es war auch noch nicht der letzte angekündigt. Mhm. Und da habe ich den ersten Harry Potter Band geschenkt bekommen für die Ferien. Und da habe ich das erste Mal, ja, könnte doch so mit 12 oder so gewesen sein. Keine Ahnung. Da habe ich nämlich, bin ich morgens aufgestanden in den Ferien und hab morgens angefangen zu lesen. Und hab halt was für mich total abwegig war, weil ich vorher nie gelesen habe, höchste Zeit, was man in der Schule so lesen muss, in der Grundschule und in der Unterstufe, weiß ich nicht, liest ja eigentlich noch nichts. Doch. Ja, aber ach, wir haben nur Schrott gelesen. Aber, ja. Wirklich, so der Schimmelreiter und so. Habt ihr nicht Rolltreppe abwärts? Nee. Damals war es Friedrich, die ganzen Jugendbücher. Damals war es Friedrich. Ja. Kennst du das? Ja, ja, das ist auch so ein Schul. Nee, wir haben nur Schrott gelesen, auf jeden Fall. Auch zu Schullektüren kommen wir später. Ja, kommen wir später. Weil ich da auch positiv war. Von extra Thema. Ja, egal. Ja. Und da habe ich angefangen, den ersten Harry Potter Band in den Sommerferien zu lesen. Und halt morgens. Und ich war total fasziniert vom Lese-Feeling. Weil ich halt wirklich morgens, ich habe mich als Kind ins Wohnzimmer bei meiner Mutter gesetzt. Die hat halt irgendwie Hausarbeit gemacht. Und ich habe halt den ganzen Tag gelesen. Also da war ich halt nicht schnell im Lesen, weil, keine Ahnung, wenn du halt nie liest und noch Kind bist, dann liest du halt auch voll Scheiße. Und ich habe halt dann in den Ferien das durchgelesen und das war super cool. Und dann habe ich halt auch ein bisschen selbst mich da im Lesen. Ich habe als Kind dann auch durch meine Freunde und so unheimlich viel Fantasy gelesen. Wolfgang. Aber ist jetzt Kind noch wirklich also, Kind oder so? Jugendlicher. Okay. Also ich sag jetzt mal so ab. Das müsste so mit 12, 11, 12, doch, könnte so um die Jahrtausendwende gewesen sein. Ja. Und habe dann super viel Fantasy gelesen angefangen. Mhm. Also so Wolfgang Holbein fand ich ganz großartig früher. So was. Und ja, dann hat sich halt immer mehr gebildet und heutzutage lese ich eigentlich fast gar keine Fantasy mehr. Völlig rausgewachsen. Finde ich auch irgendwie nervig. So doof. Ist alles dasselbe. Ja, irgendwie. Schlechte Fantasy halt. Ja. Also, Fantasy ist sehr weit, aber da können wir auch vielleicht nachher noch drauf kommen. Also hat sich irgendwie mein... Ja, ich habe das noch im Auge. Shit, irgendwie so ein bisschen auch bei mir drauf. Hat sich halt irgendwie so mein... Also ich habe wirklich tatsächlich mit Harry Potter angefangen. Ich habe auch irgendwie die 5 Bände habe ich gelesen und dann, ich finde Harry Potter mittlerweile total kacke. Also, ja, war halt nur die so DVD-Staffel wird geschmäht. Ja, zum Kotzen, ey. Ist halt irgendwie, war ein Sprungbrett in meine Bücherkarriere, aber. Aber viel wertvoller kann ein Buch ja schon fast nicht sein, eigentlich. Wenn ein Buch dich als Kind so mitnimmt, dass du dann anfängst viel zu lesen, ist es ja eigentlich das wichtigste Buch, was du je gelesen hast. Ja, das schon. Also die ersten 3 Bände finde ich auch auf jeden Fall cooler als den ganzen Schrott, der danach kam. Dann wird mir das halt aber auch zu abgedreht irgendwie. Weißt du, das war am Anfang so eine schöne Zaubergeschichte und bla bla. Ich stehe halt auf so schöne Märchen. Geschichten. So Märchen. Märchen, ja. Ich stehe sehr auf Märchen. Ich habe auch nachher ein Märchen, wenn ich vorstellen will, aber keine Ahnung, das wurde mir gegen Ende einfach zu und wurde mir auch zu gehypt. Ich kann mag Sachen mit dich, die gehypt sind. Abseits des Mainstreams. Ja. So kam ich irgendwie dann zum Lesen. War eben irgendwie eine ganz schöne Überleitung. Ja. Weil morgens lesen. Könnte man. Ich habe bald Urlaub. Vielleicht sollte ich einfach nochmal morgens lesen. Wieder einführen, mehr zu oder reden. Auch mittags. Wir machen morgens nach dem Aufstehen und Frühstücken eine Lesestunde. Ich habe noch mindestens 10 Bücher, die ich dieses Jahr noch lesen will. Kenn ich. bei mir in der Familie wurde schon immer viel gelesen. Also meine Eltern haben ein riesen Bücherregal gehabt. Beide. Meine Mutter hat jetzt noch ein ganz riesengroßes Bücherregal, ist ultra stolz drauf. Ich glaube, unsere Mütter lesen Ähnliches und ähnlich viel. Ja, meine Mutter liest, die liest viel schon, die liest aber auch sehr gute Sachen. Das ist so querbeet. Der kann man alles andrehen. Meine Mutter hat ja oft so diese komischen historischen Romane mit diesen krassen. Meine Mutter hat auch die ganzen Konsalik-Bücher. Männer, also. Frauen, Klapp. Szenen da. Ja, ich weiß, worum es geht. Ganz ekelhaft, aber... Meine Mutter hat gefühlt einfach irgendwie jeden Krimi gelesen. Also auch so diese ganzen, als dann die nordischen Krimis so modern wurden, das ist Wahnsinn. Also alles, was so abgründig ist und so. Aber die wird nie sowas, Richtung, also so historisch, das wird die nie lesen, glaube ich. Das Ganze, aber meine Mutter hat auch immer sehr viele Bücher vor allen Dingen gelesen. Mein Vater hat immer in den Ferien auch Bücher dann so gelesen, so zwei in so einem Urlaub, so zwei ein bisschen dünnere, aber war nicht so der, nie so der riesen Bücherleser. Also davon abgesehen, dass sie halt Unmengen an Fachbücher auch daheim haben und damit allein ein Bücherregal voll haben. Aber sonst hat er halt einfach jeden Tag die Frankfurter Allgemeine morgens gelesen, komplett. Und auch heute noch. Also der liest halt sehr viel Zeitung, deswegen habe ich schon da so unterschiedliche Einflüsse. Meine Mutter hat halt sehr viel abends gelesen. Und meine Mutter ist auch so richtig, wenn so ein Buch, die dann irgendwie fesselt, und sie nicht aufhören kann, dann liest sie auch irgendwie bis um 3 Uhr morgens und schläft auch nicht darüber ein, weil die dann so da drin hängen. Und das hatte ich auch mal. Das ist auch schon passiert. Wir kommen gleich weiter zu dir, was dein erstes Buch war. Ja. Ich hatte zum Beispiel, ich habe die Simon Beckett Bücher gelesen, die heißt das? Kalte Asche, Asche. Wie heißt das? Kalte Asche, Asche. Ich weiß nicht genau, Chemie des Todes. Ich weiß, dass sie gar nicht so schlecht sein sollen. Die sind klasse. Und also ich habe den zweiten, den habe ich irgendwie, das erste Drittel habe ich so Stück für Stück gelesen und dann habe ich drei Viertel, den Rest habe ich in einer Nacht durchgelesen, was für mich sehr, sehr untypisch ist, weil ich wirklich, und ich war sehr platt am nächsten Morgen auf der Arbeit, aber das hat sehr krass gefesselt. Also kann ich nur empfehlen. Das ist mir auch schon passiert, aber relativ selten. Bis extrem selten. Meiner Mutter passiert das, glaube ich, relativ oft. Vor allen Dingen, dass sie halt einfach nicht müde wird. Also weil die kann es dann nicht rausziehen. Die wird dann nicht müde, sondern die hält sich wach, weil die da drin bleibt. Dann ja, aber wenn man eine gute Geschichte hat, funktioniert das auch einfach gut. Ich schlafe aber auch gerne über gute Geschichten ein. Ja, und dann träumt man die so weiter. Das ist total geil. Ist das schon mal passiert? Naja. Dass du so ein bisschen liest und dann bist du voll in dem Ding drin und dann träumst du die so weiter und dann wachst du auf und denkst, ja nee, kacke, das ist ja gar nicht wie im Buch. Also, dann, oder dann ich halt die Seiten, die ich gelesen habe, nachgeträumt habe, beziehungsweise also die Geschichte nachgeträumt. Ja, so eingebunden, ja. Das war halt auch schon... Und wie ist das öfter mal so bei mir? Ist aber auch, ja, setzt sich. Ich muss auch sagen, also ich habe kein Buch, glaube ich, zweimal gelesen, weil ich jemals gelesen habe. Doch, ja, das weniger, schon. Aber schon, ja. Aber viele, viele Bücher habe ich noch, also nicht 100%, aber die Handlung größtenteils drin. Das ist bei Filmen oder so Serien oft nicht so. Kommt drauf an. Aber wir waren bei deinem Einstieg ins Lesen. Wir waren bei deinem Einstieg ins Lesen, ja. Ja. Mein Einstieg war ein Ausstieg und dann ein Wiedereinstieg. Also ich habe als Kind sehr, sehr viel gelesen, weil meine Mom und mein Dad ziemlich cool waren. Die haben uns ein ganzes Zimmerchen gegeben mit Büchern. Alles Mögliche. Disney-Bücher, Hänsel und Gretel, die Märchen, die Honey und Nanny-Bücher, alles Mögliche. Und ich habe ultra gern gelesen. Und dann kam ich irgendwann mit 14, 15 wieder weg vom Lesen. Hat man irgendwie anderes zu tun. Und dann kam ich tatsächlich vor 3-4 Jahren oder so. Ist das mittlerweile her? Nee, wann war das? Als der Kindle rauskam, der erste, da kam ich wieder ans Lesen. Dann habe ich mir nämlich ein Kindle gekauft, weil ich die ganzen Literatursachen kostenlos lesen wollte auf dem Kindle. Und dann seitdem kaufe ich mir wieder Bücher, komischerweise. Das ist ganz seltsam. Ich habe mir kein einziges E-Book gekauft, aber ich kaufe mir wieder Bücher seitdem. Krass. Ja, ich fand es eben so interessant, dass du das in so einem Zeitpunkt festmachen konntest mit dem Lesen anfangen, weil ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern, mal nicht mit Lesen, also nicht gelesen zu haben oder im Zweifelsfall also vorgelesen bekommen zu haben und dann irgendwann auch so Bücher, die mir vielleicht immer die kleine Hexe, der Räuber Hotzenplotz und so, das habe ich vorgelesen bekommen und dann selber auch nochmal gelesen. Ich kann es auch noch sehr lebhaft gut, es waren natürlich auch Bilderbücher, waren, kennt jemand Patterson und Findus? Ja, auf jeden, klar. Die sind einfach super verankert gut, bei mir. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Bilderbücher und die, also ja, die richtigen Kinderbücher, die ich so, ich sag mal, im Kindergarten oder Anfang der Grundschule gelesen habe, die habe ich jetzt mal bewusst rausgelassen. Mir ging es jetzt schon um Romane, sag ich mal. Gut, aber ich meine, die sind halt nicht so dick, aber... Ja, aber klar. Ja, die haben die auch schon gelesen. Logisch, klar. Weil für mich da kein so ein Punkt, wo ich sage, okay, da habe ich dann vielleicht irgendwie anders. Weil ich aber auch dann nie aufgehört. Also dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, dann habe ich ganz viel auch in so Was-ist-was-Büchern, wenn ich immer in die Stadtbücherei gefahren habe, 20 Was-ist-was-Bücher ausgeliehen, ja, plus kein anderes Kind eins haben kann. Drei Fragezeichen habe ich dann relativ viel gelesen. Okay. Parallel dazu, dass ich immer die Kassetten hatte, also so 40 Stück oder so. Also das war, die habe ich dann gerne aber auch nochmal so gelesen, obwohl ich die Geschichte oder die Handlung schon kannte. Ja. In Folgen, die ich kannte, habe ich dann nochmal gelesen. Oder gern auch beides, so parallel und so verglichen, weil die Bücher waren nicht immer ganz 100% deckungsgleich. Das fand ich auch interessant. Und dann, ja, als dann Herr der Ringe ins Kino kam, hat es nochmal so, weil dann wollte ich unbedingt vorher die Bücher gelesen. Oder hast du Herr der Ringe gelesen? Ja. Mit krass. 11 habe, also 2001 kam die erste, dann habe ich schnell noch, und den Hobbit habe ich vorher erstaunlicherweise nicht gelesen. Aber dann habe ich das gelesen, den ersten Teil, bevor der erste Film kam, und habe dann nach dem ersten Film dann die anderen zwei auch noch gelesen. Aber ich hatte vorher schon gelesen. Und ich finde tatsächlich auch, um jetzt nochmal kurz einen Exkurs aufzumachen, bei mir funktioniert es sogar recht gut bei Verfilmungen, dass meine Vorstellung, die ich aus dem Lesen habe, nicht wegfällt dadurch, dass ich eine Verfilmung sehe und dann weiterlese. Bei Game of Thrones ist mir das komplett überhaupt nicht so gegangen. Ja. Da sahen die Figuren einfach wieder aus. Ist für mich komplett anders zum Buch, der Film. Ist auch separat zu sehen. Das Buch vermittelt eine ganz andere Ebene als der Film. Aber ist vollkommen normal. Wobei ich schon, wenn ich Verfilmungen habe, die wirklich ganz scheiße sind. Wie der Medikus, der wird wie der Medikus oder Krabbert. Ja, Krabbert war wirklich furchtbar. Das Buch, die Bücher sind so geil. Medikus ist auch, würde ich sagen, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Solltest du unbedingt mal lesen. Ja. Aber was, warum macht man den Film ja so anders und so, also an so Stellen anders, die überhaupt nicht anders sein hätten müssen? Ja, aber sieht doch mal so, vielleicht haben jetzt Leute, die das Buch noch nicht kennen, ja, die finden dann den Film geil. Also bei den Medikus-Filmen ist das garantiert nicht der Fall. Der ist absolut rotzig. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe den Film geguckt und fand den jetzt nicht so rotzig. Oh Gott, war der scheiße. Aber ja, ich weiß, ich habe schon den Podcast gehört. Ich möchte den Exkurs nochmal beenden, um da weiter auf jeden Fall siehst das Buch. Ja. Ja, und dann ging es so ein bisschen weiter und dann habe ich im Anschluss an Herr der Ringe dann auch relativ viel so, ich habe es auf meinem Zettel mal so 0 aus 15 schon Fantasy beschrieben. Also die Bücher habe ich nie gelesen. Da habe ich immer gedacht, so stumpf dann auch nicht. Tobi, du hast die ganz unterste Schublade gelesen. Ja, ich habe nämlich die Zwerge gelesen. Die Elfen nie, aber wobei, ich war auch, also ja, so die Groschenromane und dann im Fantasy, ich habe nämlich die Saga vom Dunkelelf gelesen und das ist halt auch eigentlich... Das ist strukturiert wie Dragon Ball. Also alle zwei Bände kommt irgendwie so eine neue Bedrohung, die dann bekämpft wird. Aber tatsächlich habe ich davon wirklich 25, und da gab es ja 40 Stück von, ja, immer nur so 200 Seiten, aber da habe ich bestimmt 25 Stück von gelesen oder so. Ah komm, wir haben doch alle Trash gelesen. Ja, also sehr Trash, aber gut, in der Jugend halt gerade super, so mit 14 oder so, ja, Hauptsache Leute werden umgehackt. Wie Hohlbein, ich erinnere mich an den Satz, und für jeden Gegner, den er erschlag, kamen 1000 neue oder so. Das ist wirklich, also der Satz kommt in jedem Holbein-Buch. Für jeden Gegner, den er erschlug, kamen zwei neue. Das ist, kannst du die Uhr nachstellen. Wobei, also ich fand es damals halt tatsächlich, fand ich die Charaktere auch einfach interessant. Ja, also, die waren halt nicht so, du warst halt recht schnell dahinter und konntest, aber wie so ein Charakter tickt und hast dann munterfröhlich immer drauf gewartet, die Situation, dann macht er wahrscheinlich das. Und manchmal wurdest du so überrascht und denkst so, Und manchmal denkst du, ja genau, das habe ich mir gedacht, der ist ja so ein krasser, cooler Wikinger-Nordländer-Typ, natürlich haut er den jetzt um und das eine. Aber das habe ich, wobei bei den Büchern, da habe ich eins gelesen, das zerbrochene Schwert. Das lege ich auch jedem ans Herz, glaube ich immer noch. Das ist ungefähr im gleichen Jahr erschienen wie Herr der Ringe. Und der Mann, der das geschrieben hat, war auch befreundet mit Tolkien. Okay. Und das ist schon ziemlich düster. Also es fängt erstmal an, dass direkt irgendwie eine Frau vergewaltigt wird. Also, oder eine Elfin oder so. Also schon relativ. Aber auch nicht so platt, sondern, also, und es ist so eine Mischung zwischen einer Elfenmythologie und englischer und nordischer Mythologie. Und dadurch sehr cool irgendwie. Also es hat schon einen sehr mythologischen Touch. Und ist eher nicht so ganz standardmäßige Fantasy. Hat aber auch so ein bisschen. Wir haben uns alle mal für Mythologie interessiert, oder? Alle, die mal hier am Tisch sitzen. Ja. Mal mehr, mal weniger, mal ich ganz viel. Ich habe auch sehr viel darüber, auch sachbuchmäßig gelesen, so mit 17, 18. Finde ich aber auch ganz cool. Also ich muss jetzt dazu sagen, hoffentlich schlägt mich jetzt keiner dafür, aber ich sehe die Bibel halt auch da drin. Ja, klar. Ja. Thema Mythologie. Und damit habe ich mich halt eine Zeit lang ganz, ganz viel beschäftigt. Und gerade wenn man sich so mit klassischer Literatur beschäftigen will, muss man sich halt echt damit auseinandergesetzt haben mit Mythologie. Sonst versteht man viele Bildnisse halt auch einfach nicht, die immer wieder auftauchen in der Literatur. Die Bibel fehlt mir tatsächlich. Ich habe so viel Schrott in der Hinsicht gelesen. Es gibt so schöne Geschichten in der Bibel. Also ich würde die Bibel als Buch von den Geschichten her echt nicht verschmähen. Als Religion. Ja, ich finde halt das, was ich immer irgendwie so zwischendrin mal so auch gelesen habe, war halt nicht so wahnsinnig spannend und gut formuliert. Naja, vielleicht kommt das auch auf die Übersetzung an. Das muss man halt auch dazu sagen. Ja. Ja. Ich meine, du kannst auch, es gibt auch 1000 Edda-Übersetzungen und die sind auch nicht alle doll. Aber tatsächlich auch, um nochmal zu meiner Meinung zurückzukommen, ganz wichtig, oder wichtig, aber ja, schon ein gewissen Teil des Lebens eingenommen haben, auch Mangas. Boah. Nochmal ein bisschen. Ich habe ich zum Glück auch echt niemals einen Draht reingekriegt. Ich fand es halt gar... Dieses Boah ist unnötig. Okay, also ich sag mal, ich habe halt One Piece gelesen und ich habe 40 Bände One Piece oder 47 habt ihr auch noch. Und also geil. Die habe ich halt gesammelt tatsächlich. Und sonst habe ich mal mit Freunden irgendwas ausgeliehen oder so. Aber da hast halt jeden Monat irgendwie ein Band, der kam raus, du hast den 3,5 Stunden später, also echt so lang wird. Ja, ich glaube gerade dieses. Du hast den an dem Tag fertig gelesen und dann hast du wieder gewartet und dann hast du den nochmal gelesen, kurz bevor der nächste kam, weil du in dem Monat eigentlich schon wieder vergessen hattest, was so wirklich passiert war. Aber dafür habe ich halt nochmal, ich sag einfach mal, Blatt Geld ausgegeben in der Zeit und habe gedacht, ja cool, ich lese halt Mangas. Ja, ich glaube, gerade dieses Sammeln und dieses Warten auf das Sammeln nächste auch Band, schon, das ist irgendwie so ein Jugendding. Ja, klar. Das macht, glaube ich, jeder Jugendliche in irgendeiner Form. Ich glaube, das hat auch einfach, da gibt es sicher auch bessere Sachen, aber die kann ich halt nicht so. Ich glaube, meine Eltern haben halt einfach nicht gedacht, wir müssen dem jetzt irgendwas Bestimmtes geben. So, das Jugendbuch muss man gelesen haben. Die haben einfach gedacht, der wird schon seinen Weg machen. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Also, lese den interessiert. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Sachen gibt, die man in dem Alter auch super lesen kann, die einfach viel, viel besser sind auch. Und dann, als wir angefangen haben, Metal zu hören, habe ich tatsächlich auch relativ viele vier oder so, Sachbücher zum Thema Black Metal oder in die Richtung, haben wir so im Freundeskreis sehr viel gelesen, weil uns das einfach interessiert hat, diese Black Metal-Szene gerade in Norwegen. Und weil wir darüber das alles irgendwie auch in dem Alter schon recht gut entlarven konnten, das ist halt ziemlicher Humbug. Aber es war super interessant, also und da wollte ich auch eigentlich nochmal reinlesen, das nochmal zu lesen, um so ein bisschen, weil das haben ja schon auch Wissenschaftler und Soziologen und so geschrieben, so Bücher, um das aus der heutigen Perspektive nochmal zu lesen und da das noch viel krasser entlarven zu können, aber einfach wie sich das so entwickelt hat und wie dann auf einmal Leute umgebracht werden und Kirchen angezündet. Weil die Konsequenzen ja schon ziemlich krass waren, auch wenn die ganze Sache eigentlich ziemlich blödsinnig und und vor allen Dingen halt irgendwie überschaubar und nicht so das große Böse, was sie halt in ihrer Musik dann immer ausdrücken können. Ja. Aber das hat uns zu der Zeit einfach interessiert. Ja, und dann hat es sich immer so weiterentwickelt und der Geschmack verändert sich halt. Aber ich glaube, in dem Moment, so in meiner Jugend, habe ich dann tatsächlich einfach so die Lesen, so wie ich es halt heute mache, relativ schon so gefestigt. Also mal so Sachbücher, Michael Moore habe ich auch gelesen, habe mich auch interessiert. Und dann halt irgendwie mal, auf einem anderen Niveau, Unterhaltung oder und so Romane. Ja. Und das würde ich heute auch immer noch so sagen, dass ich so lese, aber also für die Freizeit jetzt, und es sich nicht mehr groß verändert hat, außer halt der Geschmack dann eben an und für sich. Ja, ab und zu mal ein Sachbuch und ab und zu mal ein schönes Querbeet. Alles, was mir so in die Finger kommt, was mich interessiert. Was interessiert eben. Ich habe auch eine riesige Amazon-Bücherwunschliste. Ja, ich auch. So zum Kotzen. Also ich glaube, ich habe für die nächsten 30 Jahre Bücher oder so. Ich muss mich auch unbedingt noch hier in Trier in der Stadtbibliothek anmelden und dann aus der Bibliothek nochmal leihen, weil so viele Bücher kann man gar nicht kaufen. Da hast du schon recht. Bei jedem Umzug trägst du halt mehr schwere Kisten. Ja. Und und alle hast mich noch. Das Problem ist halt, Fachbücher werden bei mir auch noch dazukommen über meinen beruflichen Weg und Mengen. Und dann wird es halt immer viele Bücher geben, die ich auch in ein Regal stellen kann. Und Kochbücher. Und dann kannst du Romane auch auf dem Kindle lesen. Und da ist natürlich auch sehr hilfreich, ich lese ja auch, stimmt, das ist eine Lesegewohnheit, die sich verändert hat, weil ich mich da besser... Viel englische Literatur, ne? Ich lese halt englische Literatur auch auf Englisch, weil das mittlerweile machbar ist mit meinem, also ich kann das auch gut lesen und vor allen Dingen kann ich das lesen, ohne dass mir das anstrengender vorkommt, ohne dass ich mich dann noch mehr drauf konzentrieren muss als im Deutschen. Weil dann erst dann macht es wirklich auch Spaß, in so einer Sprache zu lesen. Arbeite ich gerade dran. Ich habe meine ersten 3 Bücher auf Englisch gelesen. Ja. Und dann ist der Vorteil natürlich mit dem Kindle, englischsprachige Bücher sind auf dem Kindle meistens wahnsinnig billig. Was aber auch so ein bisschen dazu führt, dass man gerne einfach mal was kauft und dann halt nicht ganz liest oder reinliest und dann irgendwie kaufst du was Neues, was auch wieder günstig ist und dann. Ja, ich wollte damit auch mal, ich habe auch auf dem Kindle was Englisches lesen. Ja, da wollte ich auch mal mit anfangen. Habe auch eine riesen englische Wunschliste, die ich unbedingt mal abarbeiten will. Aber ich komme ja gerade noch nicht mal dazu, irgendwie meine ganzen deutschen Bücher zu lesen. Ja, Englisch lesen ist halt nochmal ein Ticken anstrengender. Also das letzte Buch, was ich auf Englisch gelesen habe, war Carl Sagans Kosmos. Ja. Das hat halt auch mit Vokabeln rumgeschmissen, wo ich mir echt dachte, so krass, da ist hart. Das war für mich zum Beispiel sehr hilfreich. Ich habe vorher auch schon mal so ein bisschen auf Englisch, aber so richtig angefangen habe ich, glaube ich, tatsächlich mit den Game of Thrones Büchern. Einfach weil die viel billiger waren im Englischen auch. Ja. Und tatsächlich auch noch als Buch und nicht auf dem Kindle. Da hatte ich noch kein Kindle. Und da waren halt viele von den Begriffen, die anderen Leuten schwerfallen würden, halt irgendwelche mittelalterlichen, also so Schwerter, Schilder und so Kram, so Waffengedöns und so Sachen. Und das kann ich ganz gut, weil ich habe halt WoW, also das Spiel an und für sich auch auf Englisch immer stehen gehabt und habe halt auch im Internet irgendwie in Foren gelesen und kannte die Begriffe daher einfach. Ja, cool. Und es ist mir wenig schwer, und darüber so einen Einstieg zu bekommen. Und ich war doch einfach immer ganz gut in Englisch. Ja, der alte englische Max hier. Englisch lernt man ja auch in der Schule, womit wir auch zum Thema Schullektüre kommen könnten. Ja, wobei mein Englisch in der Schule war zu kotzen. Ja, es müsste nicht unbedingt Englisch sein. Ich wollte es nur so eine. Können ja auch die deutschen Lektüren sein. Mein Deutschunterricht in der Schule war auch zum Kotzen. Meine Schulzeit war zum Kotzen. Hast du keine Lektüren, die du. Doch. Ich muss sagen, wir haben super viel. Also, ich bin ja kein Gymnasiast, wie ihr zwei. Ich habe in der Realschule nur wirklich ultra die Kacke lesen müssen. Der Schimmelreiter, den man einfach in der 6. Klasse nicht cool findet. Oder 7. oder was das war. Ja. Die schwarze Spinne, da kann ich mich auch gar nicht. Super Scheißbuch. Also diese Reklamheftchen-Scheiße. Reklamheftchen sind voll geil, ey. Ja, und aber hat einfach drauf an, was es ist. Die haben schon mal vorgekritzelt und den Cover gemalt. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir in der Realschule noch gelesen haben für ein Shit. Auf jeden Fall war nicht geil, bis nachher natürlich so ein Klopper kam wie Tagebuch der Anne Frank, was wir gelesen haben. Nie gelesen. Damit konnte man halt auch wenigstens mal was anfangen. Ja, man hatte einen Bezug vielleicht eher zur Realität damit, wenn auch beschissenen. Ja, und dann mein ein Jahr auf dem Wirtschaftsgymnasium, muss sagen, hatte ich einen wirklich fantastischen Deutschlehrer. Mit dem haben wir Homo Faber gelesen und alle aus der Klasse haben das Buch gehasst und ich fand es total geil. weil es halt auch gerade irgendwie bei mir gut reingepasst hat, der technische Mensch, damals viel vorm PC gesessen, der dann auch irgendwie nochmal ein bisschen so das Leben und die Natur entdeckt. Und das habe ich halt auch in dem Zeitraum gerade dann nochmal ein bisschen rausgehen und die Natur entdecken. Ja, klingt doof, aber war halt damals so. Und dann habe ich Homo Faber in der Schule gelesen und das war wirklich ein saugutes Buch. Also, und ich hatte eine geile Ausgabe, weil ich eine hatte, die irgendwie schon 4 Schüler vorher hatten, die ich vom Alex gekriegt habe. Okay. Und ich habe die auch immer noch, die sieht so geil fertig aus, die Ausgabe. Das ist super. Das war geil. Und irgendwie hat jemand sich die Mühe gemacht und Sabet heißt ja die Tochter. Ich habe das auch nicht gelesen. Also ist irgendwie die Tochter von Homo Faber heißt Sabet. Mhm. Und irgendwie hat jemand sich die Mühe gemacht und da fast jedes Sabet Black Sabbath geschrieben. Und das war halt schon geil. Lustig, ja. Cool. Ja. So viel zu meinen Schullektüren. Sonst war auch echt nicht viel. Also Andorra haben wir noch gelesen, das war ganz gut. Und Besuch der alten Dame haben wir auch gelesen. Der war auch so. Dürrenmatt. Ja, da, also Dürrenmatt ist auch tatsächlich mir so ganz krass. Also in der 9. Klasse haben wir, glaube ich, der Richter und sein Henker gelesen. Ja. Und da hat Dürrenmatt... Hat denn das auch der Hauptmann von Köpenick geschrieben? Wir hatten den Hauptmann von Köpenick geschrieben. Echt absolut. In klassischer Literatur bin ich. Die klassische Literatur ist schwierig. Da habe ich auch wenig. Kleiner Schule liest ja auch nur so viel und das hat was. Also Faust haben wir auch gelesen in der Oberstufe. Mhm. Das fand ich nicht so unfassbar gut. Wojtek haben wir gelesen, stimmt. Wojtek ist geil, großartig. Wilhelm Tell fand ich auch nicht so ganz schlecht. Es war vielleicht, also das war halt aber auch in der 7. oder in der 8. Klasse halt auch relativ früh. Also jung noch vom Alter, aber das ist ja auch nicht hochkomplex. Das sind halt aber auch Theaterstücke. Die Physiker haben wir noch gelesen. Das finde ich nach wie vor brillant. Physiker, das habe ich auch, super. Das ist eins der Bücher, die ich nochmal gelesen habe. Physiker habe ich halt privat gelesen. Und das, ja, das habe ich halt privat später nochmal gelesen. Fand ich damals schon gut, privat auch nochmal super. Würde ich jetzt auch einfach nochmal, wenn ich Bock hätte, oder werde ich sicher irgendwann auch dann nochmal lesen. Ja, auf jeden Fall angefangen mit Der Richter und sein Henker. Das ist ja so ein Kriminalroman von Dürrenmatt, aber auch so gut einfach geschrieben. Und da gibt es noch so einen zweiten Teil von, den habe ich dann privat gelesen oder auch in der Schule bei so einem Büchervorstellen-Einheit in der Schule mal vorgestellt. Der Verdacht. Ja, die fand ich super. Fand ich ja nicht so gut. Ja, Faust war irgendwie nicht so meins. Faust ist so ein Ding, wenn du die Bibel gelesen hast, wirst du Faust fantastisch finden, weil das ist halt, ja, im Prinzip ist das eine, also die Storys, die Bildnisse, die da drin vorkommen, die sind ganz viel aus der Bibel geklaut. Und wir hatten einfach einen großartigen Deutschlehrer, der das Ding mir auf dem Silbertablett serviert hat und echt schönen Unterricht dazu einfach und schöne Theaterstücke geguckt dazu. Da gibt es echt super Theaterverfilmungen zu. Die Wojtek-Verfilmung ist tatsächlich auch nicht so schlecht, finde ich. Ja, mit Kinski. Klaus Kinski. Halt. Ich habe mal eine Wojtek-Aufführung in Trier gesehen, am Trierer Theater, die mit Musik von Tom Waits untermalt war. Krass. Und das war sehr, sehr geil. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ja, das war, also wir haben in der Oberstufe auch gar nicht so viel gelesen. Ich glaube, Wojtek und Faust, die Physiker, ja. Wir haben aber auch ein halbes Jahr selber Theater gespielt. Das war so geil. Also, das war super einfach. Also, war auch nur, war halt ein Grundkurs, aber gerade da super, dass du nicht immer einfach nur irgendwie Unterricht machst und musst dann noch was lesen. Fand ich cool. Und das war auch so eine super Erfahrung. Was hat der mit Lesen jetzt relativ wenig zu tun? Ja, was habe ich denn eigentlich in Englisch so gelesen? Gut, in Englisch liest man natürlich relativ spät erst Lektüre. Animal Farm. Da liest man meistens Shakespeare auf jeden Fall. Shakespeare, ja. Midsummer Night's Dream haben wir gelesen. Wir haben Macbeth gelesen. Wir haben auch diese unsägliche Verfilmung geguckt von Midsummer Night's Dream. Die ist wirklich zum Kotzen. Da mussten wir. Die Verfilmungen sind zum Macbeth-Verfilmungen. Aber die ist halt nochmal irgendwie so ins Italien der Renaissance verlegt und Callista Flockhart, ne? Ich hab diesen Namen einfach nur so eingepannt, weil das war die allernervigste. Wir sollten halt ein Review dazu schreiben als Hausaufgabe und ich habe den Film komplett zerrissen und habe 15 Punkte gekriegt. Nice. War aber auch einfach gut geschrieben. Ich habe das mal von der Zeit nochmal gefunden. Das habe ich auch einen der relativ wenigen Sachen aus meiner Schulzeit, die ich so selber geschrieben habe, die ich aufgehoben habe. Das ist echt gut geschrieben. Und das spiegelt meine Meinung immer noch sehr gut wider. Ich habe den nicht nochmal geguckt, aber ich würde es mir nicht nochmal antun. Sehr cool. Das war's. Und T.C. Boyle haben wir noch gelesen. Amerikanischer Autor. Wie heißt denn das? Oh, das habe ich letztens noch mit jemandem darüber unterhalten. T.C. Boyle ist doch der. Ist das der denn mit About a Boy auch? Ja, ich glaube. About a aber Boy? Weil und was noch? Irgendwas mit Wild, glaube ich, oder Dingo, oder irgendwie so. Ach, warum weiß ich denn jetzt? Das war ein sehr gutes Buch. Das war tatsächlich aber auch gut in Unterricht, weil jeder hatte, sollte danach so eine halbe oder ganze Schulstunde ungefähr machen zu einem Thema, das er hatte. Ich hatte zum Beispiel Symbolik der Tiere oder wie Tiere symbolisch eingebunden werden in dem Buch. Und es war super interessant, weil du hast mal konkret auf einen Aspekt als Aufgabe in dem ganzen Buch geachtet. Und das war so deine Aufgabe, um das auch den anderen zu zeigen und deutlich zu machen. Das war eine gute Sache. Aber ich weiß gerade gar nicht, Wild, irgendwas mit Wild. Das war aber auch wirklich gut. Da ging es halt um so mexikanische Einwanderer und so. Ich habe von dem nicht so viel Gutes gehört als Autor. Aber okay, also das Buch fand ich echt nicht schlecht. Das hat halt ja mit der Einwanderungsproblematik und so. Ja. Na, vielleicht sollte ich mir doch nochmal angucken. Ja, nicht um den Gated Communities, aber schon so ein bisschen auch, in die Richtung. High Fidelity geschrieben. Das kann gut sein. Ich habe danach, also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich muss jetzt alles von dem lesen, aber das Buch war echt gut. Ich mag den Film High Fidelity. Okay. 90er Jahre, Jungs. Ja, also man hat halt positive und negative Erfahrungen mit Schullektüren. Ja. Das glaube ich relativ normal. Wenn man gerne liest, dann ist es einfach normal. Das ist aber auch, also gerade bei Schullektüre, finde ich, das ist ganz oft dem Lehrer geschuldet, warum man ein Buch schlecht findet. Weil ich nämlich ganz furchtbar fand, ist, wenn mir vorgeschrieben wurde, was für eine Interpretation ich von dem Buch haben sollte. Das fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Von Kafka haben wir auch noch gelesen, die Verwandlung. Nee, das habe ich privat gelesen. Ja, und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, das war aber zu einer Kurzgeschichte von Kafka oder so, irgendwie sowas, da habe ich mir da habe ich eine sauschlechte Note für bekommen, für die Interpretation, die wir dann als Arbeit geschrieben haben. Da war ich total angepisst, dass ich gedacht habe, ja, aber vielleicht, ja, weil immer alles so, also weil die Interpretationen einfach so fest und krampfhaft dann wirken, auch in der Schule. Ja. Und du damit Leuten so viel auch kaputt machen kannst, wenn du dir einfach sowas aufzwingst und sagst, du musst aber immer danach gucken, dass bei Kafka alles drauf bezogen ist, dass der Vater ein Arschloch war. So war das wirklich bei uns. Oh Gott. Und wenn du das, ja, also so ein bisschen salopp jetzt gesagt, dann hättest du, vielleicht hat er früher Bock gehabt, sowas zu schreiben wollte irgendwo, oder hat halt irgendwie gesoffen und war depressiv oder so, was weiß ich denn. Das war bei uns bei Gedichtinterpretation ganz schlimm, ey. Da hast du echt immer nur... Und wenn du halt nicht genau das geschrieben hast, was die lernen wollte, hast du halt mal 5 gekriegt. Oder 4 halt gerade noch, weil du rechtschreibmäßig. Ja, und das ist genau das, was das anderen Schülern so leicht gemacht hat, sich gar nicht erst zu beschäftigen damit. Weil du musst dich ja eh nicht damit selber auseinandersetzen, sondern du lernst die Interpretation, die der Lehrer haben willst, und schreibst darüber deine Arbeit. Und das hat scheiße. Und sie ist ja nicht mal irgendwie bei einem Lehrer so ganz fest, die ist ja bei den meisten Sachen einfach so allgemeingültig dahingestellt. Ja, du kannst ja im Internet Bücher. Du liest einfach im Internet, Lektürenschlüssel, und dann liest du, und wenn du aber da keinen Bock hast, dann liest du halt im Internet einfach die Zusammenfassung und so. Und das reicht einfach für die Schule auch, weil immer so oberflächlich interpretiert wird, und dann passt es auch. Dann hast du genau das, was du brauchst. Und das Buch lesen ist eigentlich ganz egal. Ja, und das ist halt was ich in der Oberstufe echt schön fand. Wir hatten einen Lehrer, also einen konzertischen Lehrer in Deutsch, der war großartig. Der hat wirklich einem seine eigene Interpretation gelassen. Der hat zwar auch schon uns versucht, die Interpretation, die allgemeingültige Interpretation näher zu bringen und das auch schlüssig, aber der hat uns unsere eigenen Interpretationen gelassen. Und der hat uns vor allem auch die Interpretationen selber erarbeiten lassen. Das fand ich halt total schön. Und auch in, ich habe ja ein paar Mal die Schule gewechselt, in Neuerburg auf dem Gymnasium hatte ich einen Ethiklehrer, der war fantastisch, mit dem haben wir viel gelesen. Der hat mich zur Philosophie gebracht, ganz viel. Und dann habe ich da in dem Bereich ganz viel gelesen. Lehrer können einen auch zu Büchern bringen. Lehrer können einen bringen, aber meine waren meistens scheiße. Edgar Empo haben wir gelesen noch im Englisch-Leistungskurs. Oh, und die ist einfach großartig gewesen. Und das habe ich erst auf dem Kindle dann kostenlos gekauft. Aber da habe ich irgendwo, also so Sachen habe ich aber, glaube ich, auch im Internet gibt es ja auch kostenlos, weil die Rechte sind einfach, habe ich, glaube ich, einfach mal kostenlos PDF gehabt und ausgedruckt nochmal so Sachen gelesen. Also Telltale hat das verräterische Herz so ganz großartig. Und ich liebe auch einfach gute Kurzgeschichten. Das ist aber so ähnlich wie so lange Artikel, weil die einfach Ja, das ja. Teilweise, ja, wenn die so richtig kurz und knackig sind, oh, und Edgar Allan Poe ist einfach großartig. Der kann das richtig gut, ja, das stimmt. Mhm. Absolut. Ja. Eben wollte ich noch irgendein Thema streifen. Das ist mir verflogen. Verflogen. Ja, wo sind wir? Was haben wir denn jetzt? Wir haben, was wir jetzt im Moment lesen. Wir haben, wie wir lesen. Ja, kommen wir doch einfach zu unseren Büchern. Kommen wir zu unseren Büchern. Ja, ich möchte noch kurz über Comics sprechen. Ach, dann sprecht über Comics. Das ist ein Sonderthema. Ich muss das, mal, ist, das ist tatsächlich ein Sonderthema, aber es... Ich muss mich mal kurz für 5 Minuten entschuldigen. Okay. Banause. Ich banause. Nein, aber ja, Comics sind einfach... ja, Comics sind... Für mich, ich habe das... Ja. Füll ruhig die Kanne mit Wasser auf. Wir sind ja ein authentischer Podcast. Als ob das unsere Hörer uns stört. Wenn wir können auch noch live einen Tee kochen. So, ja, aber komm, also so wirklich entdeckt für mich habe ich das auch erst für so 1-2 Jahren. Ja, ich auch. Gib als ich irgendwo zu. Mal aber ich glaub, auf die so vieles gut. Ja. Da drauf. So ein bisschen. Ja, oder wobei Tim und Struppi habe ich als Kind auch gelesen. Da habe ich dann so 5-6 Bände gehabt, die habe ich immer mal wieder gelesen. Mhm. Die, da kaufe ich auch jetzt immer mal wieder, oft wenn ich Bahn fahre, am Bahnhofskiosk noch so ein Band, der mir fehlt. Da habe ich mittlerweile relativ viele von. Also ich glaube so die Hälfte ungefähr. Die habe ich früher schon geliebt. Und ja, der liest halt auch immer irgendwo so Asterix irgendwo. Klar. Kannst also, halt gut mal zwischendurch auch lesen. Stimmt. Und dann so wirklich dazu kommen, bin ich, als halt Watchmen gelesen habe. Und ich glaube, wie so viel, was ich in meinem Leben irgendwann angefangen habe, kam es auch durchs Rockhard Forum. Weil da einfach viele Leute sind, die irgendwie so über sich so Themen unterhalten haben und dann einfach, ja, sagen, lies mal Watchmen. Also irgendwo im Internet, wo da war es tatsächlich einfach so eine einfache oder eine der großartigen Errungenschaften des Internets ist, nicht vom Internet, ja, dass du einfach super einfach mit Leuten in Kontakt treten kannst und dich über genauso Sachen informieren kannst oder auch austauschen kannst und dann in so viel ganz andere Richtungen gestoßen werden kannst, auf die du wohl nie kommen würdest, wenn du nur dich in deinem normalen Umfeld bewegen würdest. Vielleicht auch, aber wahrscheinlich nicht in dem Maße. Also bei mir war es einfach ganz extrem so. Ich habe dann ganz viele andere Leute damit mit den, also auch Serien zum Beispiel, Six Feet Under damals, habe ich da aufgeschnappt. Ganz viel Musiksachen, auch außerhalb vom Metal. Ah. Und ja, dann Comics so als letztes. Und da hat auch irgendwie jemand mal das so treffend gesagt, wer gute Literatur mag, der mag auch gute Comics. Ja, und das ist für mich, glaube ich, tatsächlich, das ist für mich sehr wahr. Also die Sandman-Reihe. Die Sandman von Neil Gaiman, der ja auch ein brillanter Romanautor und Kurzgeschichtenautor ist. Oh, und Die haben mich auf Comics gebracht, die Sandman. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Das ist echt mal eine gute Frage. Ich glaube, das war tatsächlich die Saarbrücker Bibliothek, weil die Saarbrücker Bibliothek hat eine verdammt geile Comic-Auswahl, muss man echt sagen. Die haben eine ganze Abteilung für Comics. So 2 Regale, so groß wie der Tisch hier, auf beiden Seiten mit Comics. Und die hatten alle Sandman-Comics, die hatten die Watchmen-Comics, die hatten Vendetta als Comic und das waren so die Comics, die ich da gelesen habe. Und das, also, da kann man auch irgendwann absolut meine eigene Sendung zu machen. Ja, aber okay. Ich wollte es nur, weil es auch einfach Lesen ist. Und wie gesagt, also wer auch gute Bücher mag, dem werden, wenn die Themen einen interessieren, aber wobei auch gerade bei Comics ganz viel auch immer unter zum Watchmen zum Beispiel, hat ja nur bedingt mit Superhelden zu tun. Mm. Da liegt ja so viel drunter einfach. Aber das ist halt dann der Aufhänger und es gibt auch großartige Superhelden-Comics so jetzt, abseits von Watchmen, aber einfach so in den klassischen Reihen, da gibt es großartige Aufsätze. Und deswegen sind Comics für mich auch ganz wichtig und ich finde, man liest an Comics auch lang, aber auch anders als an... du hast natürlich Bilder schon da, aber Comics haben so ein ganz... Ja, haben auch nochmal eine eigene Geschwindigkeit, die nicht Buch ist und nicht sowas wie Film. Ich finde Comic-Verfilmungen, die so 1:1 sind, also wie die Watchmen-Verfilmung, die waren nicht mal so ganz mies, aber ich finde die schwierig, weil das Tempo mir vorgegeben ist im Film und im Comic nicht unbedingt. Also ich finde zum Beispiel den die Vendetta-Verfilmung, die ist ja ganz anders als der Comic. Aber ich finde die trotzdem geil. Da ist halt, da waren wir wieder, wie eben mit den Büchern. Eine Verfilmung von einem Buch oder von einem Comic muss nicht genau dasselbe wiedergeben wie das Buch. Mhm. Die kann auch eine Version vom Buch oder vom Comic sein, einfach. Stimmt. Aber doch, also wenn es so ein bisschen, ich mag's, also ich gucke auch ganz gerne immer die Comic-Verfilmung, weil es einfach so den aufhängt oder allgemein das so als bekannte Charaktere und so finde ich immer ganz interessant. Aber das sind ja oft dann nicht so 1:1 Direktverfilmungen, sondern da werden dann Motive übernommen. Ja. Und wenn es so 1:1 verfilmt wird, dann tue ich mich ganz gerne mal schwerer damit. Aber wie gesagt, das ist ja im Prinzip nochmal ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Genau. Ist aber auch Teil von Lesen, aber heute ging es ja eher um normale Bücher, Romane. Ich hatte mit Comics eh nicht so viel zu tun, aber jetzt bin ich wieder am Start. mit Pflaumen. Vielleicht kriegst du noch mit Comics zu tun, wenn du den Sandman endlich mal liest. Ja, ich habe 1,5 Bände gelesen. Die liegen auch noch bei dir, oder? Die 1,5 Bände liegen noch bei mir. Also zwei hoffentlich. Also zwei, noch, Nee, nur noch 1,5. Der andere hat der Hund gefressen. Ja, dann habe ich am Kamin verdorren. Ja. Leider irgendwie. Das ist natürlich auch einfach dann schon wieder relativ teuer. Und dauert entsprechend kürzer als ein Buch, aber. Ja gut, aber du hast auch liest du auch eher dann vielleicht zweimal. Ja, und klar. Und du hast natürlich einfach Farbseiten, Hochglanz. Ja. Also dafür bezahle ich halt auch gerne mal mehr. Und sei denn, es ist die Stephen King der Schwarze Turm-Reihe für 40 Euro im Ultra Artbook-Style. Hast du mal gesehen? So groß, total dick. Und kennst du die ganz krassen Sandman Bände, also die zwei, die zusammen $500 kosten, die sind halt so, glaube ich, und so dick jeweils. Krass. Und so silber, saugeil eingebunden. Richtig, richtig, richtig geil, aber kosten halt 500 Euro. Ne? Ja. Wer hat, der hat. Ja. Also gut, aber diese ganzen absoluten Omnibus. Aber das, wie gesagt, ein Thema, ein Fass, was wir heute nicht zur Gänze aufmachen wollten. Sollen wir denn vielleicht mal zu den Büchern kommen, die wir mitgebracht haben? Könnten wir tun. Mir ist das prinzipiell. Ja, Tobi, dann leg mal vor, du bist hier schon am Blättern. Ja, ich habe mal gerade nochmal, weil ich eben gleich vorlesen will, den Text durchgelesen. Weil ich bin anders als die liebe Sabrina im Vorlesen wirklich nicht sehr gut. Wir lesen tatsächlich jetzt vor und ich habe eine englischsprachige Buch. Es kann nur schlecht werden. Ja. Ich sollte vielleicht nicht zur Schüssel Pflaumen greifen, wenn ich jetzt möchtest, gerade spreche. Ich möchte ein Buch, was ich sehr gut fand und ich habe überlegt, was für Bücher stelle ich vor, weil wir haben ja gesagt, wir machen zwei und ich hätte mal wieder 10 nehmen können, die ich gern Leuten nahelegen will, weil einfach irgendwie, gerade was ich so in den letzten 2-3 Jahren gelesen habe, wirklich ja, absolut großartig war, für mich. Ich habe mich jetzt einfach für 2 entschieden, eins, da komme ich dann später zu. Das erste, was ich gern Menschen nahelegen will, ist von Nick Cave. Der ja, wer den Podcast schon etwas verfolgt und mich vielleicht kennt, ein großes, ein wichtiger Künstler, Musiker, Lyriker, Mensch irgendwie in meinem Leben ist. Deswegen finde ich halt auch die Bücher so geil. Und ich möchte halt gern von Nick Cave Der Tod des Bunny Monroe vorstellen oder empfehlen. Ist nicht sehr groß. Ich habe es halt leider in Deutsch gelesen, weil ich jetzt auch nochmal ändern würde. Ich würde es jetzt auch nochmal in Englisch lesen. Hat 310 Seiten. Sehr schön aufgemacht, irgendwie mit so einem Häschen auf dem Cover. Ist, glaube ich, ist noch gar nicht so alt. Ist 2009, glaube ich, erschienen. Ja, und geht halt, ich weiß gar nicht, lesen wir die Klappentexte vor? Echt? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Erzähl doch einfach ein bisschen was. Ich erzähl einfach was. Erzähl frei heraus. Und wenn wir gelesen hätten, um das nur kurz eins, hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Klappentext gewählt, sondern gesagt, wir lesen aus eine irgendeiner Passage. Stelle eine aus Passage. Aus irgendeiner Passage, ja. Aber, dann hätten wir aber einen raussuchen müssen. Dann hätten wir erstmal tatsächlich habe ich das ja gerade auch gemacht in einem Buch. Aber gerade mit dem Englischen, also da will ich Abstand von nehmen, weil ich spreche zwar Englisch und lese Englisch, aber Englisch vorlesen. Ja, den Klappentext kann man, glaube ich, auch ganz gut im Internet den nachlesen. Den Klappentext kann man ja nachlesen. Deswegen genau. Würde ich sagen, erzählen wir einfach dazu. Ja, es geht auf jeden Fall im Tod des Bunny Monroe um Bunny Monroe, ein Vertreter für Kosmetikartikel. Der fährt an der Südküste Englands von Haus zu Haus und verkauft einsamen Ehefrauen halt Kosmetik. England oder Amerika? England. Und ja, er fährt da so rum und wird eines Tages eigentlich sehr überrumpelt, weil seine Frau sich das Leben nimmt. Kann man jetzt, also wer jetzt halt zuhört, der kriegt halt ein bisschen gespoilert, aber ist halt nicht wirklich so. Steht auch, glaube ich, auf dem Klappentext. seine Frau sich das Leben nimmt und er auf einmal seinen Sohn wahrnehmen muss, sage ich mal. Und er fährt dann halt, versucht halt weiter seinem Job nachzugehen und hat aber auf einmal halt seinen Sohn dabei, der halt total verstört ist, weil seine Mutter sich halt erhängt hat vor ihm. Und ja, so haben die beide, man könnte fast ein bisschen wie so ein Road-Movie beschreiben, so ein Roadtrip. Der Vater versucht immer noch, also das Ganze ist natürlich Nick Cave-mäßig sehr düster, sehr viel Sex und sehr abgefahren. Und die beiden haben halt dann da so einen Roadtrip und machen eine Entwicklung durch, bis halt am Ende auch nochmal alles so ein bisschen zusammenkommt und man nochmal eine andere Sicht auf die ganze Geschichte kriegt. Für mich wirklich geil geschrieben halt natürlich, weil ja jeder, der die Songs von Nick Cave kennt, weiß, der kann halt schon ganz gut schreiben. Und ist einfach eine geile Geschichte. Total abgedreht und für mich sehr empfehlenswert. Und 300 Seiten kann man halt mal gut auch so nebenbei ein bisschen lesen. Wobei man das Buch auch nicht nebenbei lesen kann. Ich hab's jetzt halt auf Deutsch, würd's halt auch nochmal auf Englisch lesen und empfehlen, glaube ich. Wobei die deutsche Übersetzung auch echt nicht schlecht ist. Also, ist ganz gut gemacht. So viel dazu. Noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche? Ich weiß nicht, ich habe noch nie so wirklich ein Buch vorgestellt, offiziell. Ich weiß nicht, was man noch. Nee, also keine Ahnung. Mehr als. Erzähl einfach frei heraus. Kostet 9,99 Euro und ist im Fischer Verlag erschienen. Riesen mit R gehalten. IBAN, bla, ISBN, bla bla bla. IBAN ist das für Konto. Oh, das neue Ding. Ja, nee. Ja, keine Ahnung. Ist, so viel dazu ist. Ja. Ich gebe einfach mal weiter an. Soll ich einfach mal übernehmen, weil du eben schon viel Sex gesagt hast und ja. Ich dabei habe von Michel Foucault Der Wille zum Wissen, Sexualität und Wahrheit 1, ein Buch, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen habe, auch natürlich mit Bezug zum Studium und in der Suche nach einem Thema für meine Bachelorarbeit, das ich dann auch gefunden habe. Michel Foucault ist ja französischer war französischer Wissenschaftsanalytiker, Philosoph und Soziologe, so würde ich es mal gerade aus dem Bauch heraus beschreiben, der sich ganz oft in seiner Arbeit historisch mit bestimmten Phänomenen oder Entwicklungen auseinandergesetzt hat und daraus so ein bisschen ja die Entwicklung der Gesellschaften auch von Machtverhältnissen zu beschreiben. Und ja, in Sexualität und Wahrheit geht es halt eben, also in diesem ersten Band, der Wille zum Wissen, ein Stück weit darum. Also er nimmt da einfach mal eine relativ andere Perspektive an. Es wurde ja immer gerne oder wird ja gerne beschrieben, inwiefern zum Beispiel die katholische Kirche Sexualität unterdrückt hat und irgendwo ja verdrängt hat. Und Foucault geht so ein Stück weit erstmal davon aus, stimmt es überhaupt oder ist nicht einfach Sexualität sogar ja immer wieder ganz stark in der katholischen Kirche auch thematisiert worden und extrem thematisiert worden. Zum Beispiel im Prozess ganz einfach der Beichte, dieses Jahr ganz extrem oder auch das Individuum gezwungen hat, seine innersten so Verlangen und Gelüste auch zu offenbaren und das ja eigentlich offen zu legen und nicht das irgendwo wegzusperren, sondern das ganz krass zu thematisieren und ja. warum ich das genau, also ich finde das, ja, ich habe es zwar im Studienkontext gelesen, aber ich finde, das ist halt also sehr interessant, weil es eine unterschiedliche Perspektive hat. Ich will jetzt auch nicht zu groß diese mit Foucault das aufklappen, weil es wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber es liest sich einfach. Das ist auch ein Diskussionsthema einfach. Richtig, ja, inwiefern das, ja, da gibt es ja auch Leute, die da weit mehr wissen als ich, die da auch ewig dran am Forschen sind und weiter angeknüpft haben. Ist Foucault, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen oder immer noch sehr einflussreich auf aktuelle Forschung auch, gerade in, also ja, inwiefern das unbedingt immer positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt auch an der Stelle, aber es ist, glaube ich, unheimlich einflussreich. Es ist schon eine, ja, ein anderer Blick, einfach eine ziemlich andere Art zu denken und auch eine andere Art mit wissenschaftlicher Geschichte oder allgemein mit Geschichte umzugehen, finde ich. Und es liest sich trotzdem aber einfach sehr gut und flüssig und ist auch einfach interessant, es zu lesen und sich darüber mal ein paar Gedanken zu machen, um es ganz platt zu bringen. Ich habe halt damit weitergearbeitet auch, aber wenn man das einfach liest, es liest sich super gut. Es hat irgendwie 150 Seiten oder so. Ich habe das nebenbei noch abends, als ich in also Leitung von dem SJ-Seminar waren wir abends noch gelesen in der Woche und das ging. War nicht ganz unkompliziert und ich war auch schon vorher mit der Art zu denken und der Perspektiven vertraut. Aber das ist einfach, ja, es liest sich gut und interessant und ist eine recht spannende Analyse und spannender Blick einfach auf den Bereich und wie der sich dann auch einfach immer stärker noch irgendwie, oder wie das immer noch verstärkt worden ist, auch in der Geschichte, bis dann, hat es, glaube ich, 88 Menschen geschrieben. Ich lasse mich nicht lügen. Aber, nee, 83. ja, also wie das auch irgendwo eine Entwicklung oder eine bestimmte Entwicklung auch in der Thematik und auch inwiefern darüber Macht ausgewirkt wird, das wird dann in den Folgebänden fortgeführt, das mal in den Blick zu nehmen. Und ja, für mich einfach sehr interessant, aber auch so, dass das, denke ich, einfach nochmal später rauskramen werde und lesen werde. Und ich glaube, das bei nicht unbedingt so unfassbar vielen Menschen, mit deren Texten ich in meinem Studium auch in Kontakt komme, wird das der Fall sein. Weil es auch einfach gut geschrieben ist. Klingt auch interessant, das Thema. Ja. Würde jetzt auf meine Buchliste kommen. Zumal ich Foucault immer lesen wollte. Kannst du dir auch leihen, natürlich. Sehr gern. ja, dann stelle ich mal mein Buch vor. Ja, habe ich eben schon angesprochen. Robert Gwiesdek. Ich habe keine Ahnung, wie man den Typ ausspricht. Ich nenne ihn einfach Captain Peng. Der unsichtbare Apfel ist sein Erstroman. Ich glaube, man muss ein bisschen die Texte, oder es ist hilfreich, wenn man die Texte von Captain Peng sich einfach mal ein bisschen angeschaut hat, weil man sich dann, glaube ich, leichter darauf einstellen kann, was dieses Buch einem bringt, weil im Prinzip ist das eine ganz wirre Reise im Kopf von jemand anderem. So würde ich das, glaube ich, beschreiben. Ich glaube, es ist eine, also ich, das Buch kann, glaube ich, in ganz, ganz viele Arten und Weisen interpretiert werden oder ist vielleicht auch gar nicht dazu da, interpretiert zu werden. Aber das Buch beschreibt die Geschichte von Moment, jetzt muss ich gucken, wie er heißt. Igor, genau. Und dem passieren einfach verrückte Dinge, die ihn letztendlich dazu bringen, seine Sicht auf die Welt zu öffnen und die Welt anders zu sehen, als er das ursprünglich mal getan hat. Ich lese mal die Rückseite vor, weil sie so ein bisschen eine Idee davon gibt, wie das Buch geschrieben ist. Mein Geist muss eine Fläche werden, dachte er. Eine große Fläche, in die ich das Rätsel hineinlegen kann wie einen Salzstein in ein Wasserbad, sodass es sich von selbst darin auflöst. Und ja, wenn man jetzt den Satz so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, genau so ist das Buch auch geschrieben. Das sind, ja, ich würde jetzt fast sagen Gleichnisse, auch wenn ich nicht weiß, ob es da trifft. Aber das Buch ist schon ein Gleichnis auf eine Charakterentwicklung. So würde ich, glaube ich, am ehesten beschreiben, und ist wunderschön geschrieben und ist extrem liebevoll, mit einer sehr liebevollen Weltansicht am Ende, was ich unglaublich schätze an dem Buch. Ich mag einfach humanistische Bücher, Carl Sagan zum Beispiel, Kosmos. Unglaublich humanistisch geschriebenes Buch, wunderschön. Ja. Ja, mehr weiß ich auch nicht, was ich dazu erzählen will. Ich glaube, da muss man einfach selber lesen. Wenn das tatsächlich wie ein Gleichnis ist, dann muss man das auch selber lesen. Ja, dann kann so man nicht. Wenn funktioniert ein Gleichnis, dann kannst du nicht erklären, den Inhalt kannst du nicht vermitteln, das musst du. Aber das ist sehr schön. Für den Anfang sollte man sich ja echt vielleicht mal die Songs von Captain Peng anhören, weil. Die sind auf jeden Fall. Weil die Texte sind halt auch irgendwie. Ich stell mir vor, die Texte, das Buch ist ähnlich wie die Texte. Ja. Sehr bildlich gesprochen. Genau, und sehr viel Bildsprache. Man versucht Gefühle mit Bildern auszudrücken, weil man sie nicht in Worte gefasst kriegt. Und genau das hat Captain Peng bei dem Buch gemacht. Aber auch so ein bisschen, man merkt so ein bisschen, wo die Realität rüber schwappt in die Geisteswelt. Das ist so ein bisschen gemischt. Das ist halt wirklich die Geschichte von Igor, wie er aufwächst. Ich habe mich auch gefragt während dem Buch, ob es so ein bisschen autobiografisch auch ist. Ja. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich komme dann einfach mal zu meinem zweiten Buch. Wir wollen ja jeder zwei. Und ich habe... mein zweites Buch ist von Hans Bennmann. Stein und Flöte heißt das. Und das, kann ich sagen, ist wirklich das Buch, was mich am meisten geprägt hat. Also das habe ich gelesen und habe wirklich daraus ganz viel für mein Leben gezogen und da ganz viel drüber nachgedacht und gedacht, ja, so Situationen kann ich auch selbst gemacht haben oder habe ich selbst, kann ich selbst bekommen, und so kann ich dann auch darauf reagieren, beziehungsweise so habe ich reagiert, und weiß ich nicht, das Buch sagt unheimlich viel aus über Situationen, die man im Leben hat. Ich würde es in die Kategorie irgendwie modernes Märchen einordnen. Ist halt sehr fantasievoll geschrieben, halt, ja, wie man sich so ein Märchen vorstellt. Handelt vom Lauscher, heißt der Hauptcharakter. Der Klappentext sagt es eigentlich ganz schön, der erste Satz: Lauscher ist ein Mensch, der stets in die Irre geht und dennoch immer ans Ziel gelangt. Das beschreibt irgendwie das Buch ganz gut, weil er bekommt halt drei Artefakte, sag ich mal. Einen Stein, eine Flöte und ein Holzstück, sag ich mal. Und das Ganze... Hallo Philipp. Ja. Das Ganze... Ja, er begibt sich dann halt auf eine wundersame Reise und hat eigentlich ganz oft Pech und trifft die falsche Entscheidung, aber kommt trotzdem irgendwie durch sein Leben und durch das Schicksal wieder zum Guten oder kommt da raus und findet halt irgendwie eine Lösung. Und das ist halt irgendwie, ja, das Buch gibt halt unheimlich viele Antworten auf Dinge wie Freundschaft, Liebe oder wie ich halt in manchen Lebenssituationen handeln könnte und dass man halt immer am Ende doch irgendwie was Gutes daraus erfährt. Und darf ich zu dem Buch auch was sagen? Ja, du hast es ja auch gelesen. Was ich an dem Buch ganz, ganz besonders großartig fand, ist, dass das Buch dem Hauptcharakter Fehler ganz offensiv zugesteht. Also da geht eigentlich darum, dass der Hauptcharakter Fehler und Scheiße baut. Ja. Und das ist so schön, mal ein Buch zu haben, wo der Hauptcharakter einfach auch mal Mist baut, weil man selber im Leben auch ständig Mist baut. Also du liest auch, wenn das machen will. Du liest das Buch wirklich und denkst dir, Typ, ey, bist doof. Warum tust du das denn? Ja, aber letztendlich hat man doch ganz große Sympathien für ihn, weil er halt so nah menschlich ist irgendwie als Charakter. Absolut. Das geht mir bei vielen Büchern verloren. Das sind dann meistens, also es gibt dann durchaus Literatur, bei denen das nicht so ist, aber in ganz vielen, gerade so Märchen, sind das halt so Übercharaktere, die so überzeichnet gut sind. Ja, und also ist halt schon ein Klopper, sind irgendwie 950 Seiten oder so. Du denkst auch ganz oft, ja, jetzt ist die Geschichte eigentlich zu Ende, aber es geht halt dann erst weiter oder los, sag ich mal. Ja, 935 Seiten. Aber das Buch hat einen unglaublichen Lesefluss. Also es hält dich wirklich dran. Unheimlicher Lesefluss und ist halt einfach, also für mich das wichtigste Buch in meinem Leben bis jetzt, kann ich sagen. Und kann ich nur jedem sehr, sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Also Stein und Flöte ist eine Wahnsinnsgeschichte. Solltest du vielleicht auch mal lesen, ja. Max. Wenn du Zeit für 1000 Seiten hast. Ja, ja. Ja. Ja, weil ihr eben gesagt habt, ein Hauptcharakter, dem das Buch ganz offensichtlich Fehler auch gibt, oder ich habe hier noch The Catcher in the Rye, der Fänger im Roggen. Ich glaube, das ist tatsächlich so das amerikanische Jugendbuch des letzten Jahrhunderts. Das muss, glaube ich, in Amerika auch einfach jeder lesen in der Schule. Es gibt eine South Park-Folge darüber, das sagt im Prinzip schon alles. Und ich habe es nicht als Lektüre gelesen und ich bedauere das ein bisschen, denn es geht um einen Jungen, ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her, dass ich gelesen habe, aber eben nicht mehr in der Schule und vor allen Dingen nicht mehr in dem Alter. Ich weiß nicht, wer Alter ist, ich nehme an, irgendwas so um die 15, 16 rum. Und der ist irgendwo an einer in dem Internat und du wirst so ein bisschen reingeworfen. Also der Charakter spricht auch in der Ich-Perspektive und ist halt so ein bisschen typisch so ein Jugendlicher, der von allem alles so ein bisschen für lächerlich hält und so möchte gern zynisch mit allem umgeht. Ja, die anderen, die treffen sich mit irgendwelchen Mädels, aber im Prinzip ist ja auch nur so Getue und der alles im Prinzip so ein Stück, also der mit nichts irgendwie wirklich so normal umgehen kann, sondern alles irgendwie immer so ein bisschen möchte gern nonkonform eben behandeln will. Und ich glaube, das Buch kann so unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Alter man das liest. Ich hätte es halt super gern einfach in der Jugendphase gelesen, wo ich vielleicht gedacht habe, hey, der hat eigentlich voll recht und ja. Und ich konnte es jetzt auch nachvollziehen ein Stück weit, aber aus so einer Perspektive nach dem Motto, okay, ja gut, der ist halt in dem Alter, da ist man schon mal so, aber schon nicht mehr mit dem, ja okay, stimmt, der hat eigentlich recht. Und das ist eh so ein Punkt, so Bücher in der Jugend und Bücher jetzt. Genau, und ich habe es halt nie irgendwie in dem ähnlichen Alter, wo ich da vielleicht so voll mitgegangen wäre, gelesen. Aber ich fand es trotzdem unheimlich interessant, es ist auch sehr gut geschrieben. Ich finde es super gut, was halt in der Ich-Perspektive geschrieben haben. Das macht immer so richtig, ja, auch so diese Ich-Bezogenheiten, ich so gegen die Welt so ein bisschen. Also wenn ich das, so ist zumindest noch mein Eindruck vom Lesen. Und ja, deswegen finde ich es unheimlich spannend und bin da so ein bisschen traurig um die Chance, die mir da entgangen ist. So ein bisschen, weil ich es halt einfach nie früher gelesen habe. Aber trotz allem liest sich das auch einfach sehr interessant und ich finde es halt schön, dass irgendwo nicht versucht, dass es so ein bisschen einen auch reinwirft. Also der Charakter fängt da am Anfang an und sagt, ja, ich könnte dir erzählen, wo ich geboren bin und keine Ahnung und wie meine Kindheit war und so. Aber eigentlich ist das auch alles Blödsinn. Sowas ist auch, so fängt es dann direkt schon an, aber das ist eigentlich auch Blödsinn. Und so hört es, glaube ich, auch auf, dass er auch sagt, ja, aber ich könnte jetzt noch erzählen, wie es weitergeht, aber eigentlich ist es auch, warum, ne? Ihr habt da jetzt irgendwie so ein Stück irgendwo, siehst du halt da einfach dieses und dann Ich will jetzt nicht spoilern, wie das aussieht. Ja, aber da ist schon noch eine Entwicklung an mir drin. Gerade nach der South Park-Folge würde ich echt gerne lesen, weil ja. das ist das einzige Buch, was da, glaube ich, mal vorgekommen ist. Es sind so knappe 200 Seiten und ja, ich fand es sehr gut. Also, mir hat es einfach gefallen beim Lesen, weil es auch genau sowas ausgelöst hat und einen irgendwie auch so stark mit sich selbst, sag ich nochmal, konfrontiert. Wenn du halt älter bist, dann wirst du zwangsläufig auch drüber nachdenken, wo du ähnlich getickt hast, ein ähnliches Gelingt, wenn du eben schon, ja, auch mal, also mal in einem Alter warst, in einem bestimmten Alter ist man schon ganz gerne mal genauso und ja, deswegen ein sehr gutes Buch, finde ich, dass ich auch jedem ans Herz lege und das jetzt wirklich auch nicht viel kostet. Also gut, ich habe bisher eine englische Version, die kostet irgendwie $7 oder so. Aber dadurch, dass so ein Klassiker ist, sind die ja halt sehr, sehr günstig. Wahrscheinlich gibt es das Kindle auch kostenlos, weil es ein Klassiker ist. Ja. Das ist so toll an Büchern, die kosten halt alle fast nichts mehr. Ja, mein zweites Buch ist ein Buch, habe ich eben schon ein bisschen angeteasert. Ethiklehrer hat mich auf die Philosophie gebracht. Und wir hatten eine ganz fantastische Bibliothek in der Schule in Neuerburg. Die war wirklich sehr gut ausgestattet. Und die hatte unter anderem Jean-Paul Sartre, Der Ekel. Sartre kennen vielleicht ein paar Leute, ist ein Existenzialist, ein ganz bekannter französischer. Und das ist sein erster Roman. Und ich habe das gelesen mit 16 Jahren. Ich muss zugeben, das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Ich weiß nicht, ob ich noch komplett alles zusammenkriege, aber ich weiß, dass dieses Buch mich unheimlich bewegt hat, weil also es geht halt um den Hauptcharakter Antoine Roquentin. Ich kann kein Französisch leider. Einzelgänger und Außenseiter in einer Provinzstadt. Und der will halt ein Buch schreiben, gibt sich in so eine Mietwohnung, glaube ich, und ja, kriegt das Schreiben nicht so richtig zusammen, hat gerade eine Schreibblockade, bis auf so ein paar Sachen, die er gerade erlebt, die er dann schreibt, und geht halt durch die Straßen und sitzt irgendwann in einem Café und dann fängt auf einmal eine Statue an, sich zu bewegen, und er empfindet einen abgrundtiefen Ekel vor dieser Statue. Und das Ganze wird immer schlimmer und gerät ein bisschen ihm außer Kontrolle. Also er hat Ekel vor den Dingen. Wirklich vor allem, was einfach nur da ist vor ihm. Und genau auch deswegen, weil es einfach nur da ist, hat er schon Ekel davor. Und das bringt Jean-Paul Sartre in dem Buch so fantastisch rüber, dass man wirklich für einen Moment auch einen Ekel empfindet einfach. Das hat mich unheimlich bewegt mit 16 Jahren. Ich muss es unbedingt nochmal lesen, weil ich gerne wissen würde, wie ich jetzt damit umgehe. Existenzialismus, diese Theorie, dass die eigene Existenz erst damit begründet wird, dass jemand da ist, der deine Existenz erkennen kann. Das wird in dem Buch ganz gut veranschaulicht, was für eine Empfindung damit auch zusammenhängt. Und das kann ich Ihnen mal ans Herz legen, wenn man sich da mal von philosophischen Theorien einfach auch mal emotional ein bisschen ergreifen lassen will. Da kriegt man bei dem Buch einen ganz guten Eindruck dafür. Jetzt muss ich mal gerade kannst du mal gerade gucken, von wann das ist. Jean-Paul Sartre ist 89 gestorben. Ja. Das ist also schon bis 81 ist das hier. Ja, aber trotz allem, also auch einfach nur, weil es auch aus Frankreich kommt und auch zu einer ähnlichen Zeit entstanden ist, also in Bezug jetzt auf die Foucault-Buch, was also ganz anders, aber auch einfach aus einer gleichen Zeit, aus einem gleichen Land. Also das ist, glaube ich, im Vergleich dann noch einfach interessant. Ich habe Sartre auch noch nie gelesen. Ultra interessant, lest echt mal, ist fantastisch. Da gibt es halt auch noch so ein paar mehr Leute, die auch nochmal anders gedacht haben, aber da sind wirklich auch einfach Sachen aufgekommen, so ein bisschen in der Zeit, wo Leute ganz anders gedacht haben und noch viel, und das Wille zum Wissen ist jetzt bei Foucault nur so der Anfang. Da geht's auch noch, also da wird auch noch, oder der hat auch noch viel krassere so Denkbrüche drin, und ich habe sowas halt ganz stark ja auch in meiner in der Uni. Und wir haben nämlich genau dazu ein Seminar gehabt, Nicht mit Sartre, weil der Prof Sartre nicht mag. Aber das ist ja. Aber zum Beispiel auch noch Merleau-Ponty-Phänomenologie, also das da ganz stark auf eigene Wahrnehmung ist. Ja. Und das und sich damit da wirklich so auseinanderzusetzen viel. Und überhaupt erst in diese Art zu denken reinzukommen, ist schon so anstrengend und schwer, aber auch so extrem. Und weil du eben gesagt hast, also das sind auch wirklich Sachen, wo mir so ein bisschen dann die Augen aufgehen beim Lesen. Ja. Und beim Arbeiten mit den Texten. Weil es halt echt manchmal so, also, dass einfach so schwierig ist, in diese Art zu denken reinzukommen und sich das vorzustellen, so zu denken und andere Sachen nicht so zu denken. Das schafft Sartre in dem Buch halt wirklich super. Du kannst, also, ich habe mich vorher mit dem Existenzialismus beschäftigt, und dann habe ich diesen Roman gelesen und habe wirklich beim Lesen begriffen, was er meint damit, was für ein Gefühl er damit verbindet und konnte das nachempfinden. Deswegen finde ich dieses Buch so großartig, weil es mir, und das ist auch was, was ich an Büchern allgemein sehr schätze, weil es mir neue Emotionen vermittelt, die ich vorher nicht kannte. Ja, die man auch nicht beschreiben kann. Ja, also nicht einfach in Worte fassen kann, dem man aber so ein Stück weit auch auf die Spur kommen kann, gerade auch wenn man dann noch mal drüber redet und drüber spricht. Ganz interessant. Ja. Ja. Großartige Bücher vorgestellt. Ich glaub, großartige Folge. Hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind 2 Stunden jetzt schon am Talken. Ich glaube, ein Stück über 2 Stunden fast. ich muss vorhin noch eine Sache fragen. Das ist mir zwischendrin eingefallen, aber ich wollte die Buchvorstellung nicht unterbrechen. Gibt es noch jemanden außer mir, der manchmal den letzten Satz eines Buches direkt am Anfang liest? Ja. Aber nur den letzten Satz und nicht mehr. Ja, und dann, natürlich. Weil der letzte Satz auch gemacht. Der letzte Satz ja ganz gerne einfach irgendwo noch und dann einfach diesen im Hinterkopf behält, weil am Anfang, also bei den allermeisten Büchern, du kannst ja halt höchstens dahingehend spoilern, dass irgendjemand, der dann vielleicht noch was sagt oder dann noch vorkommt, noch lebt. Okay, das kann auch scheiße sein, aber ganz oft ist es ja irgendwie sowas, was, womit am Anfang überhaupt nichts anfangen kannst. Und dann lässt sich das so über den Verlauf des Buches. Der letzte Satz, den liest man einfach irgendwie. Ich aber dein Problem ist, also ich habe damit aufgehört, weil ich wurde nämlich einmal im letzten Satz gespoilert. Ja. Und dann habe ich gedacht, so scheiße, da kannst du nicht mehr machen. Weil krass, wenn man so Entertainment-Literatur liest, geht das halt auch ganz, da kannst du ganz bös auf klar. Maul gehen. Ja, klar. Ja, aber doch, da erwische ich mich auch, dass ich einfach mal so die letzten 2 Sätze lese und dann. Das ist aber auch cool, das macht auch Spaß. Ja, natürlich. Weil man dann halt schon mal irgendwie so ein Teaser hat. Vor allem so interessant einfach, wie sich die Bedeutung, die man in den Satz reinlegt, im Verlauf des Buchs einfach verändert. Ja, absolut. Das wollte ich jetzt am Ende nochmal kurz über das Ende reden. Genau. Wer die letzten 5 Minuten unseres Podcasts zuerst hört. Ja. Schreibt das heißt, bitte in die Comments. Ja. Genau. Ich würde eigentlich sagen, habt ihr noch das ein Thema? Nee, ich glaube, das einfach zum Thema Lesen und Bücher so ein weit war. Das muss ja kein abgeschlossenes Projekt sein. Ist auch ein Riesenkomplex einfach. Habe ich heute heute dran gekratzt und wir sind ja so oft abgeschlossen, weil einem da so viele Ideen noch und alle Sachen, die man loswerden will, in den Kopf schießen. Ist auf jeden Fall ein Riesen, hat einen riesen Stellenwert in unser aller 3 Leben, habe ich festgestellt. Fall, also man liest nicht nur dieses Alltagslesen, sondern auch allgemein, wie man sich mit Lesen beschäftigt. Richtig. Sagen wir mal, jetzt ein Cut hier. Ja. Gut, dann. Die Regie hätte gerne einen Cut. Die Regie hätte einen Cut, genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören, für alle neuen Hörer und für alle Hörer, die uns schon länger verfolgen. Genau. Kann man ja mal sagen. Ich meine, 40 Folgen, über ein Jahr Newsbuildcasters Podcast. Stimmt. Ist ja schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Also, ich habe ein paar Leute gehabt, die am Anfang gesagt haben: Macht ihr eh nicht lang. Und jetzt haben wir so eine hohe Qualität. In your face. In your face. Ja. Es kommen noch ein paar Flatter-Einnahmen, damit ihr wieder neue Whiskys kriegt. Und dann geht es weiter auf die nächsten 40 Folgen. Gucken wir mal. 40 ist die neue Einheit. Ja, aber nächste Woche... wieder ganz normal der Max und der Tobi und ein fantastischer Whisky. Ich darf schon mal anspoilern. Der ist wirklich Also ich finde den noch ein Stück geiler als den, den wir letzte Folge hatten. Da bin ich sehr gespannt. In der 42. Folge ist dann die Antwort auf alles. Ja, genau. Das kann auch schon mal verraten sein. Okay. Gut, alles klar. Dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei unserer Gästin. Sabrina. Ja, und ich bedanke mich auch. War sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.